Pythagoras mit seinem Spiegel reflektiert den Vollmond. Mit Blut schreibt er die Worte zu einem brandneuen Lied. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, hallo. Ja, hallo. Wir hoffen, unsere Verstärkung kommt noch. Ja. Wieder einer von den Abenden. Na, ich meine, die Weltraumaffen sind ja mindestens zwei. Also von daher ist ja nicht gelogen. Ich glaube, ich habe mal alleine angefangen irgendwann, ganz, ganz vor langer Zeit. Ja, das muss ja vor sehr langer Zeit gewesen sein, weil. Irgendwie war das nicht um Weihnachten rum und dann kamst du, glaube ich, doch. Irgendwer kam dazu. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir machen das ja auch schon ein paar Jahre. Ja, es muss ja noch mit Hangouts gewesen sein. Kann gut sein, ja. Google Hangouts erinnern, die Älteren erinnern sich. Oh je. Yeah. Aber ja, wie vieles musste man sich Google Hangouts damals auch erstmal leisten können, ne? Weiß nicht, sehen unsere Zuschauer nee, schon, nicht. Worauf ich anspiele? Solange es hier nicht um Shoyoka geht, sagt der Chat. Keine Angst. Wahrscheinlich nicht. Also wenn, streifen wir das ja nur am Rande. Hey, wir sind zu dritt. Ja, Nabet. Hallo. Hallo, Mama. Genau. Strom müssen wir uns nämlich auch erstmal leisten können. Simone Dedeayibi, eine Stammgästinnen-Ens in unserer kleinen Show. Wir haben ja schon öfter erwähnt, dass sie aus dem Theater kommt, so wie Baerbock aus dem Völkerrecht. Ja, lernen wir dann jetzt in diesem Artikel, warum das Stroh hier liegt oder wie? Nee, aber und wir können den Typen in dem Bild fragen, warum er eine Maske auf hat, aber ja. Obwohl der Kulturhaushalt des Bundes um gut 50 Millionen erhöht werden soll, das ist übrigens euer Steuergeld, sind die freien darstellenden Künste von massiven Kürzungen bedroht. Darum habe ich in den letzten Tagen auf vielen Kanälen eine Petition gegen die Kürzungen verbreitet und wieder mal gemerkt, die freie Szene ist zwar ein profilgebender Fels in unserer Kulturlandschaft, aber die Strukturen sind nicht leicht zu durchschauen, selbst für Fans. Das sind zum einen die KünstlerInnen und zum anderen die Produktionshäuser, also Theater ohne freies Ensemble, die Theatergruppen und Publikum in der jeweiligen Stadt zusammenbringen. Ja, und wenn du gut vernetzt bist, dann kannst du halt was machen. Wenn du nicht gut vernetzt bist, dann hast du dann so das Maria- und Josef-Gefühl, sagt sie. Du klopfst an sehr viele Türen. Die meisten sagen nein. Manche sagen gar nichts und wenn jemand viel Mitleid mit dir hat, bekommst du vielleicht einen Stall. Allerdings ohne Krippe, Ochs und Esel. Das müssen die KünstlerInnen selbst mitbringen. Einige Häuser stellen jedoch Stroh. Also wir sehen hier, die Metapher ist, manchmal kriegt man wenigstens ein bisschen Geld in die Hand, wenn man da mit seiner freien Theatergruppe auftaucht. Dann geht es darum, wie viel das halt Förderung gestrichen werden soll für das Bündnis internationaler Produktionshäuser und so weiter und so fort. Das Publikum wird weniger und billiger produziertes Theater zu sehen bekommen. Das ist so traurig. Ja. Aber was ich halt richtig gut finde, ist Theater, ja, dem Publikum zeigen, dass Theater auch was für sie sein kann und für die lange Zeit tatsächlich, also für diese Leute wurde lange Zeit tatsächlich im deutschsprachigen Raum kaum Theater gemacht. In der freien Szene haben schwarze, migrantische Perspektiven ihren festen Platz gefunden. Die Szene ist queer, feministisch, vielfältig und arbeitet hart und erfolgreich am Abbau von Barrieren. Und genau deswegen möchte ich nicht, dass die gefördert werden. Weil das ist eine politische Richtung. Hier wird unter dem Deckmäntelchen der Kulturförderung Geld dafür verlangt, dass man übers Land ziehen kann, um den Leuten irgendwie zu sagen, dass sie alle Rassisten sind, Homophobe und was weiß ich. Und ja, genau. Je früher diese Art von sowjetischem Polittheater ausstirbt, umso früher können wir darüber nachdenken, wie wir Kultur auch in die ländlichen Räume bringen. Aber solange der Woke-Virus glaubt, die gesamte freie Theaterszene sei queer-feministisch und migrantisch und schwarz und das seien die vorherrschenden Themen, dann spielt sie vielleicht einfach auch an dem Publikum vorbei. Und dann verstehe ich auch nicht, warum das mit unserem Steuergeld finanziert werden sollte, dass die sich da jeden Abend einen drauf runterholen, dass sie Opfer sind und die anderen Täter, angeblich. Wir haben ja lange dafür gekämpft, dass sie auch mal überhaupt sichtbar werden, ne? In der Beziehung. Weil das ja alles ganz männerdominiert war. Auch in der Kunst eben. Und ich erinnere mich an so ein Ding von der Böll-Stiftung, da hat die eine gesagt, ja, ich als queere Mensch, ich komme da gar nicht vor, ne? Bei der Filmförderung oder so. Ich komme da gar nicht vor, ne? Also es ist Blödsinn natürlich. Kann man ja vorkommen, wenn man dann einen Inhalt einreicht, der irgendwie angemessen ist oder so. Aber die haben das teilweise mindestens umgestellt, so dass es eben nach Kriterien ausgewählt wird und nicht immer nach künstlerischem Inhalt, ne? Es gibt keine Schwulen im Theater oder was? Was ist das erzählen sie uns, also ist das schon, erzählen ne? uns, es gibt keine Schwulen im Vatikan oder wie? Nee, heute schon. Die haben auch, alles auch gedreht in der Beziehung. Bei Filmen gab es doch auch schon immer Rosa von Braunheim, Rainer Werner Fassbinder, hier die Italiener. Ja, wir sind ja wegen ihrer Inhalte praktisch dahin gekommen und nicht, und außerdem sind es ja auch Männer zum großen Teil. Und nicht, Margarete von Trotter ausgewählt wurde, verstehst du? Fällt mir noch ein. Oder eine hier, wie heißt die hier, Schweigen der Lämmer, Tante. Jodie Foster. Was mit ihr? Ja. Queere Menschen sind sichtbar, meiner Meinung nach. Also gibt genug davon, die auch schon in den 80ern und 90ern deutlich sichtbar waren. Ja, aber nicht mit ihrer Queerness unbedingt, ne, sondern mit ihren Inhalten. Was ich ja in Ordnung finde eigentlich. Das reicht ja auch. Was soll das denn? Ja, das ist doch der Twist vom Sixth Sense. Am Ende merkt er, dass er selber queer ist. Okay. Nicht nur der Junge, der queere Menschen sieht, sondern Bruce Willis ist auch queer. Hier gibt es keinen Dresscode in dem freien Theater. Kein Problem mit Überalterung des Publikums. Tanz und Theater finden in ehemaligen Fabrikhallen statt und im ländlichen Raum. Die Themen sind aktuell und dringlich. Ja, genau das geht, glaube ich, den Leuten auch im Sack. Die wollen der Prinz von Homburg sehen. Und zwar nicht mit Mungutu Butubu in der Hauptrolle, sondern halt einfach den Prinz von Homburg. Und nicht ins Afrika des 17. Jahrhunderts verlegt oder nach sonst wo. Theater ist immer live und immer flüchtig. Ach, jetzt machen wir Binsenweisheiten am Ende. Es lebt von der Begegnung im Moment. Ja, wir machen Binsenweisheiten. Dem gemeinsamen Sehen und Fühlen, dem Austausch und der Diskussion. Es kann verstören und aufrütteln. Binsenweisheiten. Oder verbinden und trösten. Binsenweisheiten. Und überhaupt die Metaebene nicht vergessen. In jedem Fall bringt es Menschen zusammen. Binsenweisheiten. Und das ist das Stroh, das wir uns genau jetzt leisten müssen. Und ich möchte hinzufügen, von eurem Geld. Genau, müssen wir uns das Stroh leisten, auf dem schwarze und migrantische Themen immer und immer wieder in dem gleichen vorwurfsvollen Ton vorgekaut werden, bis es auch der Letzte im Raum verstanden hat, ganz dringend. Ja, Jean Peters, er verlässt uns nicht. Wir haben uns da bei die bunten Fische der Investigativsee verbissen irgendwie und seitdem fällt uns jede Woche, ich glaube, das hat mir ein Zuschauer sogar zugesendet, das ist ein Interview mit dem Herrn und einem Kollegen von ihm, wo es halt um deren ganz besondere Form des Investigativtheaters geht, ja, zum Verstehen, Verführen. Ich meine, wir haben uns ja da Ausschnitte angeguckt aus dem Theaterstück zu der Korrektivrecherche, zu den sogenannten zu der Konferenz in Potsdam. Und da ist ja schon klar geworden aus den Ausschnitten aus dem Schauspiel, in welche Richtung das geht. Also hier wird ganz klar der Zuschauer gelenkt. Hier werden Leute Nazis genannt und Faschos und was weiß ich. Also hier wird eingeordnet, hier wird gezeigt, so habt ihr zu denken. Auch wieder so eine, ja, ist interessant, dass diese beiden Theaterthemen halt direkt hintereinander sind. Hier haben wir ja auch sowas, wo halt Leute ihre sozusagen unabhängige Produktion, nämlich Korrektiv, bringt ihre unabhängige Produktion von das große November-Massaker auf die Bühne. Und auch da, auch in einem Haus, das staatlich gefördert ist, Und wir werden ja später nochmal diesen Artikel über die Korrektivaffäre gesamt lesen, vom, den der Mammon mitgebracht hat. Ja, und man fragt sich halt immer weiter so was, wie viel Manipulation kann man noch in Kauf nehmen? Ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie das ganze Ding vorlesen, das ist ewig lang. Ich suche hier gerade die Stelle. Ja. Mein Job als Journalist hier bei Korrektiv ist aufzuklären. Das wird bei Korrektiv auch wirklich hochgehalten. Dieser Informationsauftrag ist für das eigene Mindset sehr wichtig. Doch wir wissen auch, dass Aufklärung keine Einbahnstraße mehr ist. Wahrheit ist komplex, widersprüchlich, stetig gebrochen. Um aufzuklären, braucht es also viele Perspektiven, viele Formen, viele Medien. Mit der Geheimplanrecherche etwa haben wir versucht, viele Medien und Perspektiven auf das Geschehene einzubeziehen. Also was in Potsdam bei diesem Treffen passiert ist. Was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Aha. Wir haben versucht, viele Medien und Perspektiven auf das Geschehene einzubeziehen bei der Geheimplanrecherche. Was genau willst du mir sagen, Jean? Ihr habt genau eine Perspektive eingenommen. Nämlich, guck mal da, die böse AfD will ganz viele Menschen deportieren. Wo sind das verschiedene Perspektiven, Jean? Wir haben die verschiedenen Medien, die sie einbezogen haben, wahrscheinlich. Und ja, aber die haben doch auch alle die gleiche Perspektive, wenn wir ähnlich sind, ehrlich sind. Also, ich muss immer noch mal gucken, wo ich hatte ein, zwei Sachen. Ich habe eine Vision, was das angeht. Bei Korrektiv wurde ich eingestellt, um neue investigative Methoden und Formen des Journalismus aufzubauen. Eine dispositionelle Frage ist, wie man die Abläufe einer zwei- oder dreimonatigen journalistischen Recherche mit den Abläufen im Theater zusammenbringt, die oft ein Jahr Planungsvorlauf und mindestens 6 Wochen Probenzeit vorsehen. Wir bauen dazu ein Netzwerk von Theatern und Kultureinrichtungen deutschlandweit auf. Mit der Geheimplanrecherche haben wir das jetzt einmal geschafft. Daraus wollen wir lernen und die Debattenräume erweitern. Lügt doch nicht so dreckig. Das Einzige, was ihr wollt, ist Debattenräume verkleinern. Und dazu möchtet ihr gerne mit den Theatern und Kultureinrichtungen deutschlandweites Netz aufbauen, wo ihr den Leuten direkt und ungefiltert ins Gehirn scheißen könnt. Um es mal freundlich zu formulieren und deutlich. Puh. Also den Job bei Korrektiv hat dann noch den im Fernsehen nicht mehr, oder wie war das jetzt bei dem Peters hier? Der macht nur Korrektiv, soweit ich das verstanden habe. Ach, das war der andere, der ist Hot Zone, ne? Genau. Ganz konkret, beim Geheimplan hat Lolita Lachs, meine Co-Autorin, darauf bestanden, mich als den unter den rechten Recherchierenden in das Stück mit reinzuschreiben, wie ich als James Bond in diesem Potsdamer Hotel undercover unterwegs bin. Das war mir unangenehm. Ja, haben wir ja auf der Bühne bei der Republika gesehen, wie unangenehm dir das war. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass es sehr clownesk und trottelmäßig wird. Hä? Musstet ihr euch doch auf nichts einigen? Euer Laden und du ist praktisch perfekt beschrieben mit den zwei Worten. Und die Recherche muss natürlich unabhängig vom Probenprozess laufen. Da formatiert nichts gegenseitig. Da formatiert nichts gegenseitig, nein. Das wäre ja absurd. Das stimmt, ja. Das wäre wirklich absurd. Ich sag mal, hä? Mir leuchtet das nicht ein, dass er so erzählt. Oh, okay. Da muss ich eine Anekdote erzählen. Ich habe kürzlich einen ehemaligen Bildchef getroffen und der sagte, wirklich beeindruckende Recherche, aber diese Inszenierung fand ich zu viel. Da habe ich innegehalten, ihm in die Augen geguckt und gelächelt. Da hat er es selber gemerkt, dass sie bei Bild ständig Fakten inszenieren und zu Kampagnen bauen. Er schaute kurz auf den Boden und juckte sich am Ohr. Die verfolgen eine eigene politische Agenda, verdrehen Fakten, trampeln auf den Ärmsten der Armen der Gesellschaft herum. Ja, Fräulein, kann ich bitte noch ein Weißbier und zwei Weißwürst haben? Danke. Ja, danke. Ist ein super Service hier in dem Laden. Bei Korrektiv ist das Ziel und die Umsetzung mit künstlerischen Mitteln natürlich grundsätzlich anders als bei der Bildzeitung. Was? Fakten müssen so eingebettet, also kontextualisiert und emotionalisiert werden, dass das Publikum die Komplexität besser versteht. Die Bildzeitung hat wenigstens mal ab und zu Fakten. Wie geil, ne? Also das Publikum muss die Komplexität besser verstehen. Die Komplexität ist die da Nazi. Ja, eben, wir haben das ja gesehen, diese unglaubliche Komplexität, wo sie sich da gegenseitig unterbrechen und das kannst du doch so nicht sagen, dann reproduzierst du das doch. Und blablabla, so ein Quatsch. Also, ultra komplex. Und wenn Sie auf das Wort Manipulation bestehen, würde ich hier ein Paradoxon beschreiben. Wir manipulieren zur Selbstbestimmung und zum gemeinschaftlichen Erkenntnismoment. Die Bild-Zeitung manipuliert durch Affektansprache. Manipulieren zur Selbst. Wie war das? Selbstbestimmung und zum Manipulieren zur gemeinschaftlichen Selbstbestimmung. Erkenntnismoment. Manipulieren zur Selbstbestimmung. Geil. Muss ich mir merken. Sehr schön fand ich auch das Zitat. Ich habe übrigens 10 Jahre als Kinderclown gearbeitet. Nee, noch, ne? Er arbeitet immer noch, oder? Ich meine, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass der Anstieg von psychischen Krankheiten unter den jungen Leuten damit vielleicht zusammenhängen könnte. Damit das eher Kinderclown war. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem sich Gesellschaft bilden kann. Wir wollen die Lust daran wecken, Gesellschaft zu gestalten. Auf Grundlage der Informationen, die wir journalistisch aufbereitet haben und die dann weitergetragen werden. Das ist meine Vision. Und das kann Theater sein. Theater im klassischen Sinn als Bühneninszenierung, aber auch im weiteren Sinne, so wie ich das mit Peng erforscht habe, wenn auch mit anderen inhaltlichen Ansätzen. Mit Korrektiv entwickeln wir gerade zum Beispiel einen journalistischen Escape Room. Da hat man plötzlich eine ganz andere Zielgruppe. Das ist interessant. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Okay, wenn du hier diese Nazi-Symbole korrekt anordnest, kommst du irgendwie an die Kiste ran. Und dann kannst du da drin den Lebenslauf von Björn Höcke Ja, finden. wenn Und du unser dann. Narrativ nicht entschlüsselst, dann musst du hier leider, kommst du hier leider nicht mehr raus. So, und mein Ist der in der Lieblingsabsatz? Normannenstraße oder wo ist der? Escape Room. Ist die Frage jetzt also vom Interviewenden, Sie sind mit Peng als aktivistischer Performer in der Öffentlichkeit aufgetreten. Inwiefern spielen diese Erfahrungen in Ihrem Job als Journalist hinein? Das klassische Konzept besagt ja, dass JournalistInnen eben nicht sichtbar sind, sondern quasi neutral und objektiv. Sie verschwinden hinter ihren Texten. Ich glaube, dass ich bestimmte Selbstverständlichkeiten nicht mitbringe und dadurch manche veraltete Grenze geflissentlich übersehen kann. Manche meiner Tanzschritte, um jetzt mal so ein Bild zu schaffen, sind aus der Aktionskunst. Wenn ich etwas herausfinden will, überlege ich, wie komme ich da abseits von klassischen Presseanfragen und Quellengesprächen außerdem noch ran? Mein Job bei Korrektiv ist es, neue Methoden und neue Wege sowohl der Erzählung als auch der Investigation zu finden. Er Das tanzt hört sich jedenfalls. verdammt so an, als würde er demnächst auch aus Kaffeesatz lesen, was die AfD vorhat. Wenn ich eine Aber Frage habe, so dann gibt es die Antwort als Tanz so zurück. ja. Super. Na komm, das ist aber schon die Aufgabe von Katharina Nokumann. Das kann er nicht auch noch übernehmen. Und natürlich hasst er die Konkurrenz. Es gibt zwei Dinge, die man generell nicht nur im Theater, sondern überall nur schwer erzählen kann: Finanzen und Tech. Diese beiden Themen produzieren etwas, das ich vorsichtig als eine Art gesellschaftliche Massenhypnose bezeichnen würde, weil eigentlich will er ja der Hypnotiseur sein und alle sollen nach seiner Pfeife tanzen, aber ich weiß schon, wer da gleich vorkommen wird. Also wusste ich schon, als ich den Text das erste Mal gelesen habe. Ich meine den Begriff ironisch, denn natürlich gibt es keine Verschwörung und wir sind nicht Zombies. Trotzdem habe ich Folgendes beobachtet. Spreche ich jetzt mit euch über CNT-Server und Malware, über Subprime-Hypotheken oder Collateralized Debt Obligations, würdet ihr sehr wahrscheinlich müde werden und einschlafen. Das Gehirn schaltet bei einem Großteil der Gesellschaft beim Thema Tech und Finanzen einfach ab, statt neugierig zu werden. Tatsächlich gibt es aber eine neue Branche, die Milliarden mit Finanztechnologien verdient. Elon Musk und Peter Thiel, diese rechtsliberalen Milliardäre, haben mit Fintech ihr Geld gemacht. Es gibt komplexe Verschleierungsstrategien von Korruption. Auch beim Thema Bankenregulierung und Finanzspekulation beobachte ich die Strategie, Menschen mit vermeintlicher Komplexität zu ermatten. Dabei ist alles menschengemacht. Als Investigativer fräst du dich dann dadurch, übersetzt es, machst dir die ganze Mühe. Das ist die Arbeit des Journalismus, aber auch die des Theatermachens. Da treffen wir uns. Wir sind gerade an den Rändern eines Systems angekommen, das ein dringendes Update braucht. Die Frage ist, wohin? Etwa in Richtung kapitalistischer Faschismus? Oder gibt es irgendwelche Wege, wie wir die Demokratie noch mal stärken und neu vertiefen können? Das wird etwas sein, von dem wir noch nicht wissen, was es ist und wie es aussieht. Und das braucht gerade richtige Anpacke. Ja, also diese Verquickung von realen Geschichten und Theater erfundenen Inhalten, beziehungsweise am Ende ja, erfundene Geschichten und Inhalte und so, ja, das finde ich nicht gut. Also der hat doch Schwierigkeiten damit, die Realität und Fiktion auseinanderzuhalten oder was? Hier der Herr. Peters. Ja. Und das wurde nochmal aufgearbeitet von Publico, auch bei Tichy zu lesen, stand am Ende. Ja, und dem ist minutiös aufgearbeitet hier, wie da die Zusammenhänge sind, ja, und vor allen Dingen, was sie eben nicht gemacht haben, halt irgendwelche Fakten geliefert. Wenn man so Halbsätze zitiert und dann daraus Schluss gefolgert und vor allen Dingen auch ja, mit so negativ Aussagen wie, ob sie daran auch, ob sie dabei auch an das, an die Wannsee-Konferenz denken, wissen wir auch nicht oder so ungefähr. Solche komischen Aussagen. Also Publico analysiert im Prinzip, dass an der ganzen Geschichte praktisch nichts Bemerkenswertes dran ist, sozusagen. Also insbesondere eben nicht die Behauptung, dass das alles so schlimm wäre oder dass sie alle so gemein wären und dass man deswegen gegen Nazis unbedingt auf die Straße gehen müsste. Und vermutet dann vor allen Dingen am Ende oder so insgesamt, dass es sich um so eine ganz große, konzertierte Aktion handeln könnte und leitet das eigentlich auch ganz gut oder weiß das ganz gut nach, so, dass es gut sein könnte, dass eben alle da oder sehr viele mit unter einer Decke stecken, eben auch der Verfassungsschutz und das Innenministerium und weiß ich nicht. Mich hat das erinnert an Danisch, der immer geschrieben hat, der Staat wäre irgendwie unter den Nagel gerissen worden vom Verfassungsgericht oder so. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben alles, aber ist auch keine schöne Angelegenheit. Und ja, ich glaube, viele Leute sind da auch schon ein bisschen sauer, dass sie sich da hochpushen lassen gegen so eine Sache, die eigentlich gar nicht irgendwie, die gar kein Gehalt hat. Ne? Und ja, der Artikel auf jeden Fall nochmal lesenswert. Ja. Thema, ne? Auf jeden Fall lesenswert, ja. Schön. Am interessantesten fand ich eigentlich diese Frage danach, wer das durchgestochen hat, vor allem an Politiker und an Medien und inwieweit halt schon vorher praktisch die Maschinen hochgefahren wurden für diese Veröffentlichung und für die folgende Massenpsychose. Ja, da gab es ja eigentlich die blödeste Antwort von dem Scholz, ne? Irgendwie so nach dem Motto, sie haben doch für ihn geantwortet, so nach dem Motto, der Behördenleiter ist nicht zwingend die Adresse für irgendwelche Anfragen oder so. Wo der Publico Autor dann geschrieben hat, man kann im Prinzip jeden alles fragen, was soll denn sowas? Ne? Kann er die Antwort verweigern oder so? Aber ja, der Behördenleiter ist ein bisschen komisch, ne? Ist ein bisschen despektierlich, als wenn er dann irgendwie der Vorsitzende wäre und nicht eben Kanzler. Was ich schön fand, war der Satz, mehr als die Hälfte des Korrektivtextes besteht entweder aus prätentiösem Dicht-Dabei-Getue, Schnee auf Autodächern und so weiter, oder Kommentaren. Journalistisch lässt sich der lange Zeitraum zwischen Ereignis und Publikation nicht erklären. Politstrategisch schon. Also, ist halt auch die Frage, ist das auch in Zusammenarbeit vielleicht mit Politikern so, so platziert worden? No? Vielleicht hat man wirklich die was gebraucht, was gegen diese Bilder von den Bauernprotesten hilft. No? Und es gibt halt dann nochmal eine Zusammenfassung in Stichpunkten, die man hier mal kurz auch zusammenreißen kann. Der Inlandsgeheimdienst will keine Auskunft darüber geben, ob und was er von dem Treffen am 25. November in Potsdam wusste. Die staatlich mitfinanzierte Organisation Korrektiv erklärt, jemand hätte ihnen Termin und Einladung zugespielt. Bei der Schilderung der Informationsbeschaffung verwickelt sich Korrektiv in unaufklärbare Widersprüche, kolportierte Tonaufzeichnungen, die es dann doch nicht gab. Wir erinnern uns an die Apple Watch. Ein Undercover-Einsatz, dessen Zweck sich nicht erkennen lässt, falls die Korrektivschilderung zutrifft. Angebliche Kronzeugen aus einem Kreis, dem Korrektiv andererseits in Toto-NS-Nähe zuschreibt. Ach ja, und eine Sache, genau, das Das Korrektiv schreibt systematisch die Beteiligung von CDU-Mitgliedern an dem Treffen klein, die der AfD-Mitglieder groß, behauptet, das gesamte Treffen hätte sich um die Vertreibung von Migranten gedreht. Er findet zusätzlich den Plan einer massenhaften Vertreibung auch deutscher Staatsbürger und überhaupt einen Geheimplan, den es nie gab. Und die beschäftigen sich auch mit dem Thema, warum wird gegen die CDU nicht so scharf geschossen wie die AfD? Und man kommt dann zu dem Punkt, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung einer der größten Geldgeber von Korrektiv ist und die wird von der CDU geführt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. Ja, ich fand auch interessant, also einen wichtigen Punkt, dass er eben gesagt hat, bei Korrektiv, die haben das alles so, ja, so formuliert, dass sie auch gar nicht verklagt werden konnten, weil sie gar nicht, keine richtige Aussage gemacht haben. Aber die Tagesschau, die hat das anders übernommen. Die hat dann irgendwie von Deportationen und so weiter gesprochen und den und feststehenden Plänen oder sowas, was ja Korrektiv selber gar nicht so behauptet hat. Ne? Also wie, deswegen war auch wenig möglich gerichtlich, weil hier nichts gesagt wird, weil sie keine Aussagen gemacht haben in Wirklichkeit. Ne? Alles nur so ansinuiert oder so. Ist eine Masche auf jeden Fall, die man sich vorher reiflich überlegt hat, wie man da vorgeht, denke ich mal. Das alleine macht ja schon misstrauisch. Ja, und so NGOs spenden jetzt hier auch ordentlich Geld. Nämlich laut Abgeordnetenwatch, die ja im Endeffekt hier die Zahlen von vom Bundestag haben, wo die ja veröffentlicht werden. Ich glaube, Großspenden sind alle Spenden über 30.000 Euro, glaube ich. Irgendwie so 30.000, 50.000, ich weiß nicht genau, irgendwie sowas in dem Dreh. Die müssen halt öffentlich bekannt gegeben werden. Also dem Bundestag gegenüber erklärt werden. Und das machen, glaube ich, die Parteien auch. Selber müssen das machen. Und die werden dann halt da veröffentlicht. Also dass man dann halt auch sehen kann, wer das viele Geld gespendet hat. Und ja, hier sind jetzt also geflossen 1.300 Euro von Campact an die Grünen und nochmal 66.600 Euro an die Linke von Campact. Aus irgendeinem Grund musste ich an diese Folge von South Park denken mit dem Human Centipede. Ich weiß nicht warum, aber Leute, die sich gegenseitig das bereits Verdaute ins Maul scheißen, ja, kamen mir aus willkürlich in den Sinn. Und ja, und Abgeordnetenwatch schreibt ja auch noch, das ist jetzt hier nicht lesbar, weil das in dem Thread drin steht, weil hier steht ja circa und sie erklären auch nochmal, also sie haben nachgefragt, was das circa bedeutet. Das circa bedeutet einfach nur, dass die, also diese Spende ist quasi noch nicht abgewickelt. Da geht es jetzt nur um das Geld, was sie jetzt quasi, also Campact hat quasi gesagt, pass auf, Grüne, wir spenden euch so und so viel Geld, die Grünen müssen das anzeigen. Und wenn sie das dann irgendwann bekommen haben, wie viel Geld sie dann wirklich bekommen haben, dann verschwindet auch das circa. Also das circa ist quasi nur eine Platzzeit dafür. Wir wissen noch nicht genau, ob das wirklich der Endbetrag ist, aber so viel Geld haben sie jetzt irgendwie gesagt, wollen sie überweisen. Also. Aber bekannt. Die Darstellung, Campact lebt doch vom Staat, oder nicht? Nee, von George Soros und so. Von George Soros. Vor allem einer der größten Spender von Campact ist George Soros. Und das finde ich hier ganz massiv gefährlich, dass George Soros oder so. Ja, dass George Soros eine NGO Geld gibt und die gibt es dann an politische Parteien weiter. Genau. Das finde ich massiv fragwürdig. Dass sie das so machen würden an so einer Holding-Gesellschaft oder sowas. Da haben sie immer gemeckert drüber. Ja, also vom Fernsehen die, ja. Ich weiß nicht, ob sie das hier auch anmalen. Also sie schicken natürlich auch an jeden, der da irgendwo mal was unterzeichnet hat oder so, immer schön Aufrufe auch rum. Und aktuell auf der Homepage haben die so tolle Sachen wie AfD auf PayPal sperren. Das ist eine Kampagne von denen. Also ganz wichtige Dinge. Ja, es ist ja äußerst sinnbefreit, oder nicht? Was wenn wir auf dem Mars leben würden, würden die auch fordern, dass für die AfD-Viertel die Luft weiter runtergedreht wird. Grüße gehen raus an Herrn Cohen. Ja, da muss ausgelöscht werden. Abschaffen. Einfach abschaffen. Gar nicht mehr auf die Diskussionen einlassen. Es gab ja auch diesen einen Labour- irgendwie Stadtratsmitglied, dass da auf einer Demo gegen die rechten Umtriebe, die angeblich in Großbritannien gerade so stattfinden, überall, der gesagt hat, man müsste den Menschen doch einfach nur die Kehle durchschneiden, den politischen Gegnern. Der ist, glaube ich, aber suspendiert worden von seiner Partei. Ja, aber irgendwie. Ja. Spendet doch einfach mal. Hilft. Spenden hilft immer. Ah, ich gucke gerade auf der Seite so ein bisschen rum, aber ich finde keine Unterstützer-Seite. Ja, ich habe die Tage irgendwo eine Aufstellung gesehen und Soros war also auf jeden Fall unter den größten Einzelspendern. Früher hatten die das, glaube ich, auch mit Logo und so. Also wenn die Grünen und die Linken vom Soros und so gesponsert und aber hintenrum, man sieht es nicht. Aber würde jetzt Elon Musk der AfD irgendwie über eine NGO Geld zu schieben, da kannst du aber glauben, dass hier die Hütte brennen würde. Gold abkaufen womöglich. Oh mein Gott. Ja, Höckemünzen. Genau, in Höcke-Taler. Also sie sagen Dogecoin jetzt Höcke-Coin. Dass sie im Jahr 2022 keine Spenden bekommen haben, die mehr als 10% des Gesamtjahresbudgets ausgemacht haben. Und auch keine, die mehr als 5% des Gesamtjahresbudgets ausgemacht haben. Ja, aber wie ist das, wenn Soros dann stückelt? Da gab es auch so Parteispendenaffären, wo das so gestückelt wurde, dass man das unterlaufen konnte. Ja, es kann natürlich auch sein, dass die mittlerweile Soros gar nicht mehr brauchen, weil, weil sie genug Geld vom Staat kriegen. Also würde ich jetzt vermuten. Eine NGO oder eine andere NGO. So bauen sie das hier jedenfalls auf. Oder könnte natürlich auch sein, dass sie sagen, mehr als, obwohl ja, gut, wäre ja alles, dass mehr als 10% ausmacht. Ich dachte schon, sie sagen, ja, das und Soros macht 20% aus, also. Aber hast du da 10% nicht aufgelistet? Also, nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, wir sind nicht die gleichen. Wir sind nicht dasselbe. Ihr macht Camp Act, wir machen Camp Fact. Ja? Mic Drop und so. Ja. Guck nochmal in den Bericht vom letzten Jahr, durchflieg den mal kurz. Warum spenden die das nicht uns? Mit 220.000 Euro können wir uns schöne Equipment leisten und vielleicht sogar zweimal die Woche streamen. Jeden zweiten Tag streamen oder so, klar. Immer ran. Mit den Großinvestoren. Ach, die Bewegstraße. Ja, sie sagen hier, dass im Jahr 2021 57,8% aus regelmäßigen Förderbeträgen gekommen sind von dem Geld, was sie haben. Mit anderen Worten, von uns allen. Denke ich mal. Seien Sie mal mit regelmäßigen Förderbeträgen, die ist ein Dauerauftrag von Soros oder so. Das kann durchaus sein. Es gibt doch genug Gesellschaften, die irgendwelches Geld weiterleiten. Das ist ja kein Problem. Ja, und das ist schon direkt beim Punkt Ausgaben. Also. Ja. Impact. Ja, und das machen Spender sie auch, sie unterstützen auch Direktkandidaten, auch gegen deren Willen, wie hier die Leipziger Volkszeitung schreibt. Die gehört zum Redaktionsnetzwerk Deutschland und das ist ja das so, die also glaube ich zumindest so von dem, ja bestimmt so wie das hier die Seite gestaltet ist, dass dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland Layout. Und ja, da hängt ja die SPD mit drin, muss man ja immer noch zu sagen. Aber die SPD soll hier kein Geld erhalten, sondern die Grünen und die Linken, weil Campact sieht es natürlich in Gefahr, dass sie einziehen in die Landtage im Osten. Und da gibt es wohl auch nur Grundmandatsklausel, wenn man zwei Direktkandidaten bei der Landtagswahl hat. Also die ihren Wahlkreis gewinnen, dann greift die Grundmandatsklausel und dann kriegen sie also auch eine Fraktion gestellt. Und da wollen sie natürlich auf jeden Fall darauf hinarbeiten, weil das kann nicht sein, dass die Grünen irgendwie nicht mehr da vertreten sind. Da muss sich Kempeck ja darum kümmern. Und die Linken sind in Viel Sachsen wohl Glück. auch gefährdet. Ja, und wie sie hier schreiben, also mehrere von den Direktkandidaten haben gesagt, nee, wir wollen das nicht haben. Einer von den Linken, glaube ich, hat gesagt, doch, mache ich. Und das ist ausgerechnet derjenige, der zum ersten Mal irgendwie hier das probiert, Namdui Nguyen. Und dann ist hier noch ein altbekannter Name von uns drin, nämlich, wo war das hier? Eine Dame, die Juliane Nagel. Oh Das Nagel. ist doch die Dame, die Cool Nagel. Also, oder? das war doch die mit der Hammerbande. Okay. Würde passen, ne? Hammer, Nagel. Okay. Ja, wo die doch da irgendwie, wie war das? Sie war, glaube ich, irgendwie zugegen, als die Polizei irgendwie eingetroffen ist, Ja, würde passen. um Leipziger da Süden. Durchsuchungen zu machen und so. Ja. Ja, wenn die das gar nicht wollen, ist das ja richtig rausgeschmissenes Geld. Oder? Außerdem. Wenn ich als sie antreten würde, würde ich nagelt die Vernunft in das Volk als meinen Slogan wählen. Aber auch Grüne oder Linke Direktkandidaten in Sachsen. Ist das nicht auch ziemlich hoffnungslos? Naja. Ja, in Leipzig ja wohl nicht, denke ich mal. In Leipzig Wenn nicht, Frau nee. Nagel ist. Okay, naja, Nee, da okay. im Bezirk könnte sie sogar gewählt werden. Ja, einer der letzten lebenden Giganten, einer der letzten Menschen, die irgendwie aussprechen, was sie denken, auf dem hohen Level, Harald Schmidt. Der war zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur live aus dem Humboldt-Forum, wie man ja verschämt das neu gebaute Stadtschloss in Berlin nennt, irgendwie. Und man hat bei ihm da auch über die möglichen Erfolge von AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht bei den kommenden Wahlen gesprochen. Er hat gesagt, Wahlergebnisse sind immer ein Zeichen dafür, dass wir eine tolle Demokratie haben. Nur viele sind mit den Wahlergebnissen nicht einverstanden. Schmidt fügte hinzu, dass man überschätzen würde, warum Menschen eine bestimmte Partei wählen würden. Viele Menschen würden ihre Wahlentscheidung aus dem Bauch heraus treffen, so der Entertainer. Wahlprogramme würden sich nur die wenigsten Menschen durchlesen. Manchmal entscheide einfach die Optik eines Kandidaten. Es bleibt mir doch völlig freigestellt, warum ich wen wähle. Es gibt seriöse Untersuchungen. 25% der Wählerinnen und Wähler wählen etwas anderes, als sie glauben, weil sie das Wahlsystem nicht richtig kapieren oder weil sie glauben, Das ist Guido aber gut. Westerwelle wäre bei der Linkspartei. Es ist doch mein gutes Recht zu sagen, ich wähle den, weil der hat so schöne Schnürsenkel. Also bis dahin, ne, typisches Schmidt-Geplänkel. Und dann wird er gefragt, was denn passiert, wenn die Ergebnisse von AfD oder Bündnis Sahra Wagenknecht halt stark ausfallen. Dann sagt er, das sind Ergebnisse von freien, von gleichen und geheimen Wahlen. Wenn ich das nicht will, Wahlen abschaffen oder Ergebnis vorher festlegen. Für beides gibt es Modelle, aber diese Aufgeregtheit, das verstehe ich nicht. Wenn solche Ergebnisse unerwünscht sind, muss man eine Politik machen, dass solche Wahlergebnisse nicht zustande kommen. Oder man müsste mit solchen Ergebnissen einfach umgehen. Ja, ich meine, was meint er denn damit? Also, ja, keinen demokratischen Weg wahrscheinlich. Man müsste schon halt auch dahingehend was ändern. Ja gut, er sagt ja, also entweder wir wollen Demokratie oder man muss halt dann halt die Wahlen faken wie in Venezuela oder halt irgendwie, ja, wie in der DDR. 99% für die antifaschistische Einheitsfront und Gutes. Wie geht das, ja? Ja, wünschte mir, es wären noch mehr Leute da, die irgendwie halt ab und zu wenigstens mal sagen, hier, Ja, heult nicht so rum, ne? Demokratie, ja, nicht so rumheulen, Demokratie, haltet mal was aus, diskutiert doch mal, anstatt zu sagen, nee, nee, nee, mit dem Ja, und rede dann ich Vertrauen in nicht. die Demokratie vor allen Dingen. Also ist das denn nur, weil mal was Falsches passiert oder angeblich Falsches, zerbricht das ja nicht gleich. Oder es wird ja nicht gleich unfunktionabel oder dysfunktionabel oder so. Die sich aufgeregt hat, ist tatsächlich zu groß. Da gebe ich dem Schmidt auf jeden Fall recht. Schon eine Weile. Ja, das ist nun mal die Landschaft, in der wir jetzt leben und immer noch so ein Aufstand. die ganze Zeit so reißen, als würde morgen, ich meine, es ist, seit Jahren bricht morgen das Vierte Reich aus. Seit Jahren hören wir morgen wieder die Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster. Nur, es passiert nicht. Wie will man sich da fotografieren lassen mit dem Matuszek, ne? Glaube ich, vom Spiegel, ehemals Spiegel, ne? Ist ja auch so ein Ding. Ich meine, der Matuszek war da auch 30 Jahre beim Spiegel oder so. Und dann ist er plötzlich von heute auf morgen, ist er ein Persona non grata oder so. Ich bin, wenn das nicht aufgeregt hat, ist, weiß ich nicht. Und ja, und wenn wir jetzt nach Großbritannien schauen, hat man ja nicht das Gefühl, dass das der rechte Faschismus ist, der gerade irgendwie sich Bahn bricht, wo Menschen für Retweets irgendwie vor Gericht kommen. Ja, der Harald. Ja, hier habe ich noch mal einen älteren Artikel aus dem Cicero, aber es ging um den Rossmann-Drogeriekette, die ist ja beheimatet in Hannover. Und der Chef von Rossmann, der Dirk Rossmann, hat diese Woche irgendwie einen auf Elon Musk ist irgendwie so böse, dass wir jetzt keine Elektroautos mehr kaufen, was aus irgendwelchen Gründen alle möglichen Presseoutlets irgendwie groß verkündet haben, so als wäre das jetzt irgendwie super wichtig und interessant. Und hier in diesem Artikel vom Cicero, da ist hier so ein Satz zu finden und ich wusste das auch noch nicht. Also der Rossmann hat ja auch so ein Buch, Der neunte Abend des Oktopus, was man natürlich in der Drogerie auch erwerben kann und was deswegen wohl auch auf der Bestsellerliste gelandet ist. Und ich hatte keine Ahnung, worum es da geht. Und hier steht das nämlich drin, nämlich eines der skurrilsten und gleichzeitig furchterregendsten Beispiele für Putins sagenhaften Erfolg in Deutschland ist das Buch des Drogerieunternehmers und Gerhard Schröder-Freundes Dirk Rossmann. Sein Werk, Der neunte Abend des Oktopus, handelt davon, dass Wladimir Putin eine globale Klimakatastrophe abwendet und dafür den Friedensnobelpreis erhält. Durch die Verkaufsmacht der Rossmann-Kette wurde das üble Propagandawerk zum Spiegel-Bestseller. Schröder übergab ein Exemplar persönlich an den Friedensnobelpreisträger, in Anführungszeichen, Wladimir Putin. Also. Wilde Geschichte. Darüber schreibt man in seiner Freizeit irgendwelche Romane über den guten Wladimir, ja, der den Klimawandel aufhält. Wie macht er das in dem Buch? Das würde mich schon interessieren. Ich muss mal recherchieren, wie er das mit macht. Mit dem neunten Abend des Oktopus wahrscheinlich. Der setzt sich einfach auf einen Bär und reitet dahin und sagt dem Klimawandel, geh weg. Niet. Also, macht er das einfach. Niet, sagt er. Es gibt Penalty aus beim Niet, Klimawandel. Dann geht er wieder in die Arktis und friert wieder ein für ein paar Jahre. Ja. Bei Rossmann habe ich schon lange nichts mehr gekauft. Sieht aus, als ob das auch noch eine Zeit lang so bleibt. Ist das jetzt der Nachfolger von diesem Grundeinkommen, Rossmann? Nee, das war DM. Ah, okay. Ja, okay. Das war der von DM, der Grundeinkommen gesagt hat. Ja. Boo. Ja, kommen wir nochmal zu den Boxer. Sternchen innen. Und hier hat die Pauline Voss einen Kommentar von dem Berichterstatter hier, dem Kommentator von der ARD war es, glaube ich. Und den wollen wir uns jetzt mal anhören. Wie gesagt, das ist diese Stammtischöffentlichkeit, die fälschlicherweise als Medien bezeichnet wird. Social Media. Dafür muss man Kompetenz haben, dafür muss man recherchieren, dafür muss man sich wirklich mit Problemen auseinandersetzen. Dann dürfte man vielleicht behaupten, dass man in der Lage ist, in dieser ganz schwierigen Frage, die wissenschaftlich nicht geklärt ist, auch mitreden zu dürfen. Aber vor allen Dingen nicht hämisch, nicht abwertend. Dafür gucke ich ja auch Sport. Wie zum Beispiel auch die Transgender, so rum, Aktivistin J.K. Rowling. Was? Was? Aber um den Gedanken zu Ende zu bringen, dafür schalte ich Sport ein, um politisch belehrt zu werden. Auf jeden Fall. Dafür gehe ich auch ins Theater, liebe Simone Dede-Ayibi, oder ins Kino, liebe Kathleen Kennedy. Oder hör mir Musik an, liebe was auch immer Veranstalter. Ich meine, wie soll man das denn recherchieren? ESC. Das ist doch die Geschlechtsteile von jemandem, von Ihnen, einem fremden Sportler. Wie soll ich die denn bitte recherchieren? Was ist das für ein Blödsinn, sozusagen? Ne? Klar kannst du so grundsätzliche Sachen recherchieren, okay. Aber ja, das hatten wir ja letzte Woche das Thema. Dieses Widerlegen von den Sachen war ja, aber in ihrem Pass steht. Das war ja das Widerlegen davon. Das stimmt. Und ich habe mir auch gerade kurz, bevor wir live gegangen sind, noch ein Video von Alicia Joe angeguckt, das heute online gegangen ist, wo es auch um diese ganze Thematik ging. Und da habe ich, das fing auch erst so an, dass ich dachte so, Gott, nee. Aber sie hat die Kurve noch ganz gut bekommen. Also sie meint halt so ein bisschen, dass dieser, das hat glaube ich auch jemand letzte Woche schon angemerkt, dieser Verband, auf den sich da berufen wird, der ist halt irgendwie so ein bisschen zwielichtig. Aber, also, sie meint dann aber trotzdem, dass natürlich diese ganzen Ausflüchte jetzt von den, also die Olympischen, das Olympische Komitee, was dieses Boxzeug da jetzt selber veranstaltet, weil es halt keinen Verband mehr dafür gibt, den sie da irgendwie anerkennen, sich halt mit solchen Sprüchen von wegen, ja, aber in ihrem Pass steht das doch halt überhaupt nicht helfen und damit halt nichts im Endeffekt entkräften. Jemand auf Twitter meinte, das sollten wir Deutsche jetzt einfach nutzen im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Wir könnten die Nation im Frauenboxen werden auf der Welt. Weil wenn das mit dem Pass das entscheidet, nun ja. Ne? Dann dürften deutsche Frauen in Zukunft Henrietta Maske. Und das mal Amelung gesehen? Wer hat das sogar noch mal ein bisschen intensiver erklärt? So, was da möglich wäre, so ungefähr. Und dass es eben ganz viel mit Testosteron zu tun hat und Pubertät und so. Ja, das hat Alicia Joe erzählt. Ja, und dass das eben vom äußeren Anschein einfach nicht so ohne war, das dann sozusagen zu entscheiden ist. Aber, das hat der Amelung gesagt, vor allen Dingen, es gäbe Kriterien. Also nach der Pubertät gibt es auch, danach gibt es dann eindeutige Kriterien, dass man das vernünftig festlegen kann. Das IOC täte es aber nicht. Ne? Die machen es einfach nicht. Ja, genau, das sagen sie im Endeffekt auch, indem sie halt sagen, naja, im Pass steht das ja. Und was ist denn eine Frau? Mehr geht dann ja nicht. Aber was auch noch ganz interessant war bei Alicia Joe, war, dass sie auch noch Bilder gezeigt hat von anderen Boxern, Boxerinnen, über die jetzt nicht gesprochen wird. Und die halt auch nicht so unglaublich weiblich aussahen. Also das war eigentlich auch ein gutes Argument. Weil sie sagt halt, naja, es sind halt Boxer, ne? Also die trainieren halt ihren Oberkörper und so. Und dass sie dann teilweise ja so ein bisschen burschenhafter aussehen, ist halt auch nicht super verwunderlich. Und das ist ja auch ein gutes Argument im Endeffekt. Ja, jemand irgendwie da zu beauftragen oder die Kompetenz zuzuschreiben, er könnte das irgendwie entscheiden, dass der, die, das jeweils nicht auf irgendeine Toilette, Umkleide oder sowas geht. Das ist schon schwierig, ne? Also. Ja, was halt auch ganz interessant war, nach Augenschein, dass diese algerische Boxerin wohl auch bei der letzten Olympiade schon teilgenommen hat und da irgendwie den vierten Platz belegt hat oder so. Also, da scheint es nicht so viel geholfen zu haben. Ja, so neu ist sie nicht dabei, das stimmt schon, aber ja, jetzt auch noch nicht. Das war das BBA, da hatten sie ja eben ausgeschlossen, ne? Ja, also war halt ganz interessant, aber auf der anderen Seite, die Leute, die sich jetzt damit beschäftigen, kümmern sich ja auch nicht darum, dass irgendwie Klarheit herrscht, sondern die streuen den Leuten ja auch nur Sand ins Auge und dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn die Leute dann das nicht verstehen und sich dann auf ihre eigenen Augen verlassen, also was sie da sehen bei diesen Personen und das dann annehmen, weil alles andere wird ja nicht geklärt, es kümmert sich ja keiner drum. Ja, warum recherchierst du das nicht einfach, Chris? Ja. Niemand meinte, das Problem wird sich in Grenzen halten, weil es ja nicht so viele Leute sind, die das betrifft, aber es sind ja auch nicht viele Sportarten unbedingt, die man erobern muss oder so, um da einen dominanten Eindruck zu hinterlassen. Und wenn da wirklich Vorteile bestehen, dann gibt es da vielleicht auch teilweise Durchmarsch oder so. Die nächsten Spiele. Oh, Herr Kehli hier nicht so, ne? Der hat ja auch schon öfter mal verloren, so wie ich das verstanden habe. Also, ob die wirklich so haushoch überlegen ist in dem Sport, bin ich mir gar nicht so sicher. Die nächsten Spiele sind auf jeden Fall in Kalifornien, ne? Ihr wisst, was das bedeutet. Ja, dann spielen sie Baseball, ne? Statt Breakdance oder sowas. Ja, aber es heißt vor allem, das ist am Epizentrum des Wogen-Glaubens. Wir warten mal ab, wie weit sich das entwickeln hat in den nächsten 4 Jahren. Ja, ändert sich aber nichts dran. Die machen das weiter so, wie ihr habt jetzt. Also der, ich war vor allem mal gespannt, ob sie ihre Fentanyl-Zombies da aus der Stadt fegen, bevor das losgeht. Ja. Die kriegen alle ein Ticket nach San Francisco. Also, hier haben wir dann die Gegenstimme sozusagen zu dem Herrn von eben. Hier haben wir Jan Fleischauer. Ich nehme an, er hat recherchiert und sich mit dem Thema beschäftigt. Nicht wie die Transaktivistin Jackie Rowling. Ich glaube, zitiert auch Caitlyn Jenner, ne? Genau. Am Ende gibt's das ist eine Stimme, die er hier zitiert. Und er klärt das Ganze auch nochmal auf mit dem X- und Y-Chromosom. Wahrscheinlich eher, kurz, da ist es wahrscheinlich wirklich sinnvoller, wenn man da tiefer sich auskennen will, sowas wie hier Alicia Joe oder es gibt ja diverse Abhandlungen zu dem Thema auch von Leuten, die vom Fach sind, was da genau los ist. Beide Sportlerinnen wurden aufgrund von DNA-Tests von der Weltmeisterschaft in Neu-Delhi ausgeschlossen. Der Boxverband, der die Weltmeisterschaft ausrichtet, gilt als korrupt und zudem von Russland dominiert. Also wissen wir auch schon, wo der Wind herweht, wenn dann irgendwann die ganzen westlichen Sportvereinigungen sagen, nee, bei uns dürfen die ab. Ja, dann können die das auch nicht vernünftig einschätzen oder haben die keine richtigen Kriterien oder so wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich sage auch nochmal, dass es halt es gibt Bilder von der Boxerin aus Algerien, die als Mädchen im Kleid darum läuft. Und man sagt aber hier, Fleischhauer sagt aber hier, bis zum Alter von 12 Jahren liegt bei Mädchen und Jungen der Testosteronspiegel gleich niedrig. Danach entwickelt er sich rasant auseinander mit der Folge, dass Männer deutlich mehr Muskelmasse aufbauen. Er sagt, die Gerechtigkeit im Boxring wird hier in Frage gestellt. Die durchschnittliche Schlagkraft von Männern, die Pubertät durchlaufen haben, ist um 162% höher als bei Frauen. Also die haben nicht 162% Schlagkraft. Mhm. Sondern die Schlagkraft ist 162% höher als bei Frauen. Und da die Italienerin, mit der das Ganze angefangen hat, hat ja gesagt, ich bin noch nie so verprügelt worden. Halt, oh. Und ich habe nie so harte Schläge bekommen. Mhm. Dann geht es auch nochmal um hier Caster Semenya. Das ist ja auch so ein schon seit Ewigkeiten schwelender Fall. Und Lia Thomas. Dass hier halt dann Grenzen gezogen worden sind. Ja. Der Volksverpetzer hat geschrieben, Imane Khelif ist eine Cis-Frau. Der schrieb der Volksverpetzer, eine eher randständige linke Krawallpostille, die allerdings sofort dankbar als Referenz genommen wird, wenn es der gerechten Sache dient. Der Herr Fleischauer hat auch verstanden, wie es funktioniert. Genau, und dann geht es um Caitlyn Jenner. Wir erinnern uns, selber Olympionike, selber transsexuell. Caitlyn Jenner sagt, XX, du bist bei den Frauen, XY, du bist bei den Männern. Darauf läuft es hinaus. Cool, das wäre übrigens eindeutig, ne? Ende. Und dann gibt es aber XXY noch oder sowas, ne? Aber da ist halt auch ein Y drin. Also. Genau, mit oder ohne Y hat es genau gesagt. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, viele können sich das Leid eines Menschen einfühlen, der weiß, dass er ganz anders ist als die anderen und dann das Boxen als Rettung entdeckt. Die Verzweiflung im Gesicht von Imane Khelif ist nicht gespielt. Aber was die meisten nicht akzeptieren ist, wenn man ihnen weismachen will, dass es keine Rolle spielt, ob jemand wie ein Mann auftritt und im Zweifel auch wie ein Mann zuschlägt. Wenn man den Leuten einzureden versucht, dass das, was sie sehen, nicht zählt, ja, dass es sogar unanständig ist, zu äußern, was man sieht, dann provoziert man nicht Einsicht, sondern Gegenwehr. Und da stimme ich ihm, zu dem Letzten stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist ja das, was wir sehen. Immer mehr Leute, die sagen, es geht mir so auf den Sack, ich kann es nicht mehr hören. warum ist dieses Thema so wichtig? Warum haben wir nicht wichtigere Dinge im Kopf, als uns darüber zu streiten? Ich habe ja schon mal gesagt, meine Idee wäre halt einfach eine offene Kategorie, eine Frauenkategorie. Frauenkategorie nur für absolut zweifelsfrei biologische Frauen, offene Kategorie für alle anderen. Ende. Mal sagen wir nicht mal Männer und Frauen, sondern offene Kategorie und Frauen. Aber alles andere ist unfair gegenüber Frauen. Zutiefst. Und ich habe auch heute wieder so von so einer blöden Feministin gelesen, von wegen, ja, die Männer, die unterdrücken uns da jetzt auch bei Olympia. Nein, fuck, nochmal, es sind nicht die Männer. Genau. Es gibt genug von uns, die auf eurer Seite stehen, die sagen, das kann auf keinen Fall richtig sein. Aber ja, ihr seht halt auch, ne, um ja, bei dem Bild von vorhin zu bleiben, wenn ihr nur einen Hammer habt, seht ihr halt auch überall einen Nagel. Eben, das hatten wir ja letzte Woche ja auch schon. Ja, ja, ich werde nur nicht müde, es zu erwähnen, weil mich das einfach enttäuscht. Dass man ja, hier nicht irgendwie dran vorbeigucken kann, was ich für einen Geschlechtsteil trage, sondern sagt, okay, wir sind beide gegen diesen Scheiß, cool, lass uns was dagegen tun. Alles so in so einen Haufen zu packen und dann irgendwie als was anderes dann als Männer darzustellen oder so, das ist ja feministische Arbeit, ne? Das kommt ja eigentlich von denen. Ja, klar, bei den Verbänden haben wir es ja dann auch gesehen, beim Selbstbestimmungsgesetz, die sich entsprechend dafür eingesetzt haben. Ja, jetzt haben sie den Geist sozusagen, den sie wie austreiben wollten, haben sie sich dann damit zurückgeholt. Ne? So und deswegen ist Vogue ja auch so mächtig, weil die Gegner weiterhin zerstritten sind wegen Sachen, die im Moment überhaupt nicht wichtig sind. Ja, das ist einfach nur ein Sinnbild für den Zustand des Computerspieljournalismus. Wir haben hier PC-Gamer mit einem Artikel über Penisse in Assassin's Creed Odyssey. Und wie ich gesehen habe, ist dieser Artikel schon einige Jahre alt, nämlich 6 Jahre fast. Und 2018 ist der. Und dann haben sie es aus irgendwelchen Gründen, also der Tweet war aber von gerade eben erst, da haben sie den jetzt wieder rausgefischt. Vielleicht brauchen sie noch ein paar Klicks da drauf oder so und gibt keine neueren Artikel. Von dieser Qualität. Wieso sind denn da überhaupt Penile zu sehen? Weil du da große Statuen auf den einzelnen, in den einzelnen Bezirken hast, zum Beispiel einen Zeus, den sie da oben auch gerade gezeigt haben. Ja, und die sind dann halt nackig, wie das in Griechenland so war, gell? Ja, und das ist auch wieder mal so ein Beispiel hier, der Artikel 4 Overrated Sci-Fi Classics und 4 to Read Instead, also 4 völlig überbewertete Sci-Fi Klassiker. Und 4 Bücher, die man stattdessen lesen sollte. Ne? Immer schön den Kanon zerstören, immer schön, warum sollen die jungen Leute sehen, wie gut das früher war? Die können doch irgendeinen Blubberlutsch von heute lesen, in dem es um die Probleme geht, die uns wirklich bewegen, nämlich Immigration, lesbisch sein und was wir noch so alles brauchen. Und wenn wir hier mal ein bisschen runterscrollen, haben wir das erste Buch, nämlich Robert A. Heinlein, Stranger in a Strange Land. Ich denke, einige im Publikum werden aufschreien, wenn sie hören, dass das hier ein überbewerteter Klassiker ist. Meins war es nicht so sehr, aber es ist wirklich ein ziemlich abenteuerlicher Romp, den man nur durchaus lesen kann. Ja, er ist alt. Ja, es geht um Sex. Ja, Heinlein ist nicht jedermanns Sache. Aber ja, ist trotzdem ein Klassiker. Und warum? Also, all in all, the novel reads very strangely and not in a good way. Also alles in allem liest sich dieses Buch sehr merkwürdig und das nicht in einer guten Art und Weise. Okay, wenn das ausreicht, um zu sagen, dieser Klassiker, den Hunderttausende gelesen haben und der irgendwie den Test der Zeit bestanden hat, der kann weg und deswegen lesen wir dann lieber irgendwie The Daughter of Dr. Moreau bei Silvia Moreno Garcia. Also wir haben hier ein modernes Buch von einer, ich nehme mal an, indigenen Autorin, die dann sich die Idee von H.G. Wells' The Island of Dr. Moreau nimmt und weil sie keine eigene Fantasie hat oder irgendwas. Und er hat natürlich eine Tochter und die macht dann weitere Experimente. Und das soll man lieber lesen als den Klassiker. Dann kannst du mal weiter scrollen bis zum Overrated Classic 2. Da haben wir Arthur C. Clarke's Rendezvous mit Rama. Okay. Also ihr möchtet, dass wir gar keine Klassiker von weißen Männern mehr lesen, ist es das? Oder It's sort of low-grade interesting in some of its philosophical concerns, but generally speaking, it's a slow burn that never really progresses. Also ja, es ist ihm einfach zu langsam und es wird zu viel geredet wahrscheinlich und kein Kabum und nichts für die Aufmerksamkeitsspanne von einem Millennial. Stattdessen soll man lieber Robokalypse lesen, ein Action-Thriller, in dem Roboter die Kontrolle über den Planeten übernommen haben. Und dieses Buch ist geschrieben in einer Art, die orale Tradition imitiert, sodass man eine Vielzahl an Perspektiven und Stimmen und, oh, ich geh weg, lass mich in Ruhe. So, bei 3 habe ich dann richtig gekotzt, auch da hat es dann mal eins von meinen Büchern erwischt, war ja zu erwarten. Nummer 4, Shocking, ist auch eins von meinen absoluten Lieblingsbüchern, aber Nummer 3, ja, Do Androids Dream of Electric Sheep? Träumen Androiden von elektrischen Schafen von Philip K. Dick. Jeder weiß, die Grundlage für Blade Runner. Und natürlich sein Portrayal of Women is in line with the times. Lots of issues with sexuality and desire here, and I'm not even getting into the depiction of the main human female character. Ja, also Philip K. Dick hat ihr nicht eine feministisch, die Person ist nicht feministisch genug, nehme ich an. Am Ende ist sie noch hübsch und wird als sexuell irgendwie attraktiv beschrieben oder so. Ja, dann ist natürlich der eklige, also der ungeliebte Protagonist Rick Deckard und seine Obsession mit Status und sein Mangel an Empathie für Menschen und Tiere und so weiter und so fort. Dann ist wieder die Frage, wir können jetzt Philip K. Dick nicht mehr fragen, ob Deckard in seinem Kopf ein Mensch war, aber vielleicht ist dieser Lack of Empathy ein Hinweis darauf, dass er, ach, egal, geht eh über deinen Kopf, Autor von dem Artikel. Deswegen sollen wir lieber lesen Clara and the Sun von Kazuo Ishiguro, die Geschichte eines künstlichen Freundes, der einem kranken Mädchen, einer künstlichen Freundin, die Clara heißt, die wird einem kranken Mädchen namens Josie zur Seite gestellt und dann verlieben sie sich ineinander. Yay, Japan. A thoughtful read, especially as we see new developments in AI happening with increasing frequency. Ja. So, und kommen wir jetzt zur absoluten Travestie. Wie könnte es anderes sein? Eins der allerbesten Bücher dieses Universums. Sollt ihr bitte nicht mehr lesen. This one has been an impossible read for me. Ja, das ist wie mit Dark Souls. Get good. Dune ist nicht für Weicheier. Dune ist nicht für Leute, die Harry Potter gelesen haben und denken, oh, jetzt habe ich ein dickes Buch gelesen, jetzt kann ich jedes dicke Buch lesen. Dune trifft dich wie ein Stein. Ich habe versucht, das Ding zu lesen. Da war ich gerade 13 oder 14, als der Film rauskam. Und ich habe mir dieses Buch besorgt, nachdem ich den Film ziemlich abgefahren, aber auch sehr verwirrend fand. Und ich bin einfach abgeprallt als 14-Jähriger. Keine Chance. Aber ich habe dann irgendwann mit 19 oder 20 war ich in Griechenland und da gab es das an einem Bookstand. Da gab es früher immer so Bookstands mit englischen Büchern in den größeren Städten hier und da mal. Da habe ich das gegriffen und habe es in einem Rutsch durchgelesen. Es ist so ein großartiges Buch. Ja. I typically pick it up every year or two to give it a go. I just can't get into it. It's not the plot or even the characters, it's the writing. Er mag den Stil von Herbert nicht. Deswegen sollen wir einfach ignorieren, dass das Ding seit seinem Erscheinen ein absoluter fucking Erfolg war. Und die Leute es lieben irgendwie auf der ganzen Welt. Und Leute so heute noch viel Geld dafür ausgeben, die Filmrechte zu kaufen und Filme zu machen, auch wenn mir der letzte halt irgendwie nicht so zusagt optisch. Es ist wohl noch relevant. Und hier so zu tun, als könnte ich stattdessen halt The Broken Earth Trilogy von N.K. Jemisin lesen, ist halt, und der dritte Satz ist, Jemisin has said that the Black Lives Matter movement inspired this series. Danke, tschüss, Wiedersehen. Exploration of power and politics. Tschüss, danke, Wiedersehen. Mach's gut. Even the slang is believable. Oh, ich freue mich drauf. Oh, ich werde es unbedingt lesen müssen. Und dann gibt es dann unten in dem Anreißer, ich habe es nicht gewagt, da auch noch drauf zu klicken. Vielleicht wagen wir es kurz live. Look no further, hier, more fresh sci-fi reads. Look no further, for starters, consider this list of 1980s sci-fi books that aged poorly. Das ist genau eine Stufe über der Bücherverbrennung zu sagen, hier, diese Bücher liest du aber besser nicht, ne? Also, das ist also wirklich Battlefield Earth, okay. Das war jetzt, das ist Low-Hanging Fruit. Buck Alice and the Robot by Walter Koenig, Low-Hanging Fruit. The Number of the Beast, Heinlein mag die Person offensichtlich überhaupt nicht. Footfall by Larry Niven und Jerry Purnell, auch ein absoluter Klassiker. Aber natürlich Ursula K. Le Guin, die war Vogue, bevor Vogue erfunden worden ist, die kann man weiterlesen. Gibson, oh, ein Buch, das ich mag, das man weiterlesen darf, weil es da um, ja, geht es ja um Outcasts und Leute, die halt irgendwie nicht in die Gesellschaft, die Reichen sind die Bösen, wenn man doof ist und das Buch falsch liest. Dawn by Octavia Butler sagt mir nichts, habe ich nicht gelesen. Und Stars in My Pocket Like Grains of Sand von Samuel R. Delaney habe ich auch nicht gelesen. Ja, okay. Ja. Da braucht man ja auch nicht kein Heinlein mehr, nehme ich mit. Offensichtlich. Lesen. Und hat kein Dune. Lest kein Dune mehr. Nee, hat mir nicht gefallen. Ich bin zu doof, um so lange zu verstehen. Das ist nicht meins. Deswegen lest es nicht mehr. Lest lieber was über das Black Lives Matter Movement. Und ja. Wird schon alles gut sein. Ja, und Gibson ist sehr woke mittlerweile. Ja, traurig. Traurig. Es gibt nicht. Aber Gibson ist auf meiner Liste ja eh, habe ich schon 100-mal gesagt, von Neal Stephenson und Snow Crash überholt worden. Snow Crash ist, finde ich, einfach, hat diesen Spaßanteil, den Gibson halt überhaupt nicht versteht. Ja, Borderlands, der Film. Ich weiß gar nicht, habt ihr das überhaupt mitgekriegt? Oder ich habe mitbekommen, dass alle Leute sagen, es ist einer der schlechtesten Filme überhaupt und sich scheinbar die Kritiker diesmal auch irgendwie einig sind. Mhm. Einen Moment lang war er mit 0% auf Rotten Tomatoes. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Der ist wohl auch nicht so schlecht, dass es wieder gut ist, sondern ist einfach nur schlecht. Aber es ist schon abgefahren. Ne? Man nimmt ein absolut respektables Spiele-Franchise, die man erst halt komplett kaputt macht, indem man halt woke Leute, wir erinnern uns alle, wie hieß der? Andrew Dingsbums. Na? Der Bruder von der Tante, die Tiny Tina spricht. Der, den niemand sein wollte during Gamergate. At least you're not Andrew. Wie hieß der? Verdammt. Mann. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Doch, du weißt, wen ich meine. Der Bruder von hier, Ash Dingsbums. Wie hieß die? Dessen Frau die Nintendo-Konsole mitgenommen hat bei der Scheidung. Der sich dann in Frauenkleidern hat fotografieren lassen. Ich stehe auf dem Schlauch. Nee, sagt mir gerade nichts. Oh Gott. Anthony Birch, danke. Giacino, Joaquino Dagona. Anthony fucking Birch. At least you're not Anthony Birch. Der genau, der Bruder von Ashley Birch. Richtig, Tannhäuser. Genau. Also der hat ja zum Beispiel an den Dialogen für das dritte, glaube ich, mitgeschrieben. Und mit dem dritten war es ja auch vorbei. Das zweite war noch ganz lustig. Aber mit dem dritten war die Formel auch ausgelutscht und 30 Millionen zufallsgenerierte Knarren machen halt auch kein gutes Spiel. Genau, das schreibt der Printmaster gerade genauso, genau. Das war einfach ausgereizt und auch der Humor war ausgereizt, da hat er ganz recht. Und jetzt hat man halt gedacht, ja, das ist ein erfolgreiches Spielfranchise, da machen wir doch mal einen Film, hat den Eli Roth geholt, der ja eigentlich auch ein kontroverser Filmmacher ist, so. Da hätte also auch was draus werden können. Dann hat man aber gesagt, glaube ich, soweit ich weiß, als der Film soweit so war, hat man gesagt, nee, wir wollen ihn lieber PG-13 haben. Das heißt also kein Blut, keine allzu grafische Gewalt, was halt für einen Borderlands-Film schon irgendwie so Fragezeichen, weil das Spiel lebt eigentlich davon, dass es over-the-top gewalttätig ist, aber gut. Man hat einen guten Cast eigentlich eingekauft von Jamie Lee Curtis. Also einfach von den Schauspielern her, Jamie Lee Curtis und Kate Blanchett sind für mich beides wirklich tolle Schauspielerinnen. Der Typ, der den Roland spielt, sieht passend aus. Okay, alles gut, aber sie haben das offensichtlich nicht zum Laufen gebracht. Was ich ganz lustig an dieser Kritik finde, ist, sie schreiben hier, Jack Black voices a remarkably irritating robot named Claptrap, intended to be an endearing companion. The bla bla bla is insufferable. Und die haben offensichtlich das Spiel nicht gespielt, weil Claptrap ist insufferable in den ersten zwei Spielen. Der hört nicht auf zu schwätzen, er redet nur Unsinn, hält sich für den Größten. Das ist also genau richtig, wenn der absolut irritating ist. Also vielleicht hätte sogar hier was rausspringen können, wo man hinterher gesagt hätte, hey, die haben sogar verstanden, was das Grundmaterial gemacht hat. Aber durch halt diese Sache, dass sie es PG-13 haben wollten, ich glaube, dann hat der Eli Roth auch gar nicht mehr die Nachshoots gemacht, die dann nötig wurden. Dann ist es irgendwie auch 3 Jahre her, dass die den Film gedreht haben. Uns hat bis jetzt gedauert, was nie ein gutes Zeichen ist. Ja. Und eigentlich habe ich das mitgebracht wegen der 2 letzten Abschnitte. Mal gucken, ich übersetze mal gerade die Zeile auf Deutsch hier. Ziemlich oft werden schlechte Filme vom Publikum trotzdem gutiert, weil zumindest alle auf der Leinwand so aussehen, als hätten sie Spaß. Hier sah es jedoch aus, als würde niemand mehr als einen Teil des angeblichen 120 Millionen Dollar Budgets bekommen. Wenn Borderlands die Studiobosse nicht davon abhält, beim Anblick jeder einzelnen IP, die auf ihrem Schreibtisch landet, das irgendwie schon das Geifern zu kriegen, dann wird das nichts ändern. Wir alle müssen uns den Gefallen tun und anfangen, Nein zu Filmen zu sagen, die unsere Intelligenz nicht respektieren und unsere Zeit verschwenden. Ja. Ich glaube, es wird wirklich einfach Zeit, dann zu sagen, nee, einfach gar nichts mehr. Aus Hollywood, bitte. Schickt mir nur noch Independent-Produktionen, nichts von den Studios mehr. Lasst mich einfach in Ruhe. Ja, also ich meine, so von wegen Bücherverbrennung oder so, mit den Büchern verhindert das ja recht, aber es gibt ja auch Bücher, die gehören verbrannt oder um die ist es nicht schade oder so. Ja, aber da muss schon echt ein harter Winter sein und ich muss sonst nichts zum Heizen haben. Ich finde das merkwürdig, weil es findet sich, glaube ich, für den letzten Scheiß noch irgendjemand, der es interessant findet. Oder Notebooks für Dummies oder so. Ohne Zeit. Was weiß ich. Ja, geht nicht in diesem Film. Okay, Borderlands. Das ging ja nicht. Und spielt nichts außer den ersten beiden, wenn ihr es in die Finger kriegt. Tales of the Borderlands war nicht schlecht, sagt Django. Das habe ich nie gespielt. Das habe ich irgendwo rumliegen aus irgendeinem Bundle, habe es aber nie gespielt. Die Schauspieler sind fast alle zu alt. Das stimmt auf jeden Fall, Joaquin Olagone. Also die passen alle nicht vom Alter nicht zu ihren Figuren, bis auf den Roland. Sind die alle zu alt, ja. Auf jeden. Ja, wir können uns dem nächsten Thema zuwenden. Oder ist Chris gerade? Wann kommt denn überhaupt mal wieder ein guter Film im Kino? Weiß ich nicht. Ich finde ja, ich hoffe ja noch immer, ich hoffe noch immer, dass der Beetlejuice was wird. Weil der Trailer sieht gut aus. Es waren so viele Nostalgie-Sachen da, wie die großen Sandwürmer und der Typ mit dem Schrumpfkopf. Und Michael Keaton sieht aus, als ob er Spaß hat in den paar Szenen, wo man ihn sieht. Und Jenna Ortega finde ich auch klasse. Passt eigentlich. Ich würde aber gerne einen spannenden Film sehen, bei dem die Physik eingehalten wird. Die normale. So. Ohne Zaubereffekte, ohne fliegen können, ohne plötzlich kein Schwergewicht, keine Dings mehr zu spüren und so, keine Schwerkraft mehr und so. Das geht mir alles auf den Sack in diesen Filmen. Ne? Zumindest durchsichtig gemacht auch häufig. Naja, werde ich wohl noch ein bisschen warten müssen. Okay, hier sagt der Dan, sagt Deadpool 3 war gut. Ich bin so leer von dem ganzen Marvel-Kram, ich kann es einfach nicht mehr. Aber ja, Django sagt es jetzt auch. Ich habe auch von Leuten gehört, die drin waren, dass er sehr unterhaltsam ist. Kann ich mir durchaus vorstellen. Und der Psychodad sagt, sie haben Dune Messiah angekündigt. Ich bin gespannt. Also ich bin nicht sicher, wie man aus Dune Messiah ein Drehbuch macht. Dass die Leute interessiert, die den, weil, also Dune Messiah ist ja einfach nicht so actiongeladen wie Dune. Das ist ja über lange Zeit fast eher ein historisches Werk, so ungefähr. Mal gucken. Horizon, nächste Woche. Horizon, ist das ein Film oder was, Kingsburn? Ja, Leute, aber jetzt wird hier der Rassismus in der Weinindustrie angegangen. Wie New York Weißwein, Post hier ne? schreibt. New York Post Okay, ist Horizon dann. ist der neue Kevin Costner Western, der jetzt kommt, okay? Ich bin ja nicht so ein Western-Fan, also Ja, ja, so ist ein mal bisschen gucken. outdated. Ins Kino, aber ist 4 von 4,5 von 5 Sternen? Okay. Ja, aber ich finde auch schwarze Leute sollten sich endlich einen Leberschaden saufen dürfen immerhin. Also ich finde es gut, dass da jetzt endlich jemand was macht. Ja, aber ganz so ist es halt eben nicht. Eine Dame hier, diese Dame hier, die Zukunft des Weines, Oh. wie wir hier sehen, ein Alter, T-Shirt. also die the Flaschen ändern sich dann in Giant der is the Form, future glaube ich, of verstehe ich wine. das Nicht die richtig? Franzosen, nicht die Italiener. Die Flaschen Nee. werden bauchiger, verstehe ich das richtig? Alter Schwede. Ja, es ist Ikimi Dubose Woodson, CEO und Co-Founder von The Roots Fund. Ja, und diese Dame hier ist eine, also die wurde gementort von einem Sternekoch, einem Bekannten mit einem deutschen Namen auch. Und dann ist sie irgendwie studieren gegangen, hat irgendwie zwei Abschlüsse gemacht und hat alle möglichen Dinge getan. Zum Beispiel, wie in diesem Artikel steht, sie hat irgendwelche Nobel-Restaurants während Corona beigebracht, wie sie ihre Ware verpacken können, damit sie die quasi an den Leuten nach Hause liefern können, weil die das ja gar nicht gewohnt waren, irgendwelche Nobel-Restaurants. Also, die hat wohl schon ein bisschen was drauf, die gute Frau. Aber umso komischer, dass sie jetzt halt irgendwie unterwegs ist, zu sagen, dass die People of Color irgendwie nichts können oder so. Und das liegt dann natürlich wieder nur am System oder solche Sachen. Also hier haben wir eine Person, die einfach ja von irgendjemandem einfach gefördert wurde und dann halt die Arbeit gemacht hat und sich was erarbeitet hat. Und aber trotzdem irgendwie der Meinung ist, das System ist böse und fordert jetzt Equity und hat jetzt mit dieser Roots Foundation halt irgendwelche Scholarships bezahlt, also Stipendien für die Leute. Und eine von den Sachen, die sie hier schildern in dem Artikel, ist eine Dame, die dann irgendwie in Frankreich, also Französisch gelernt hat und in Frankreich da jetzt irgendwie in der Weinindustrie angestellt ist und das über dieses Stipendium für People of Color irgendwie geschafft hat. Wo ich mir so also denke, ja, klingt ja eigentlich nicht falsch, aber was soll denn das People of Color Ding da? Also, ich meine, dann vergibt doch einfach Stipendien an Leute, da irgendwie, die benachteiligt sind und so. Und wenn das dann viele People of Color sind oder so, ist doch okay. Aber warum sollen das dann jetzt nur People of Color sein? Nur weil du diese Farbe hast, oder wie? Völlig verrückte Idee. Stipendien an Leute vergeben, die sich für Weinanbau interessieren. Nur mal so. Leute, die Ja. schon was in der Richtung gemacht haben und die irgendwie wirklich das Interesse zeigen. Ja, ich meine, die können die Leute ja auch ruhig dafür begeistern jetzt, die nicht das Interesse haben, aber. Diese ganze Rassenthematik da drin macht halt überhaupt keinen Sinn. Und das hat die Dame ja scheinbar auch selber nicht gebraucht, weil Leute, die sie da irgendwie gefördert haben, die haben halt nicht die Hautfarbe von ihr. Und das scheint ja auch irgendwie funktioniert zu haben, also. Ganz merkwürdige Geschichte. Aber wird hier natürlich trotzdem von einer konservativen Zeitung wie der New York Post, das ist ja eher so ein Tabloid, ja, hier so als super toll und klasse Idee hier irgendwie verkauft mit so Worten wie Equity halt und so in dem Artikel. Also bisschen komisch. Also ich würde sagen, im Abgang ist es ein bisschen komischer Geschmack von dem, was ich Bisschen hier viel sehe. Säure drin auch. Ja. Nach dem nächsten Tag noch so Effekte. Ja, eine Frage der Kultur. Gefährdet Vogue Sprache die Demokratie, hat man sich hier gefragt. Beim WDR. WDR bestimmt die Wahrheit rausgefunden, Die oder? diskriminierungssensible Sprache soll für Gleichberechtigung sorgen. Sicher ein gutes Ziel, doch Vogue sein ist zum Kampfbegriff geworden. Angeblich Laura Drentsch fragt, woran liegt das und wie können lebendige Debatten künftig gelingen? Spoiler wird nicht geklärt in dem Artikel. Ja, Keine also. gefährdete Sprache in Demokratie, nein, tschüss. Und vor Ungefähr allen so Dingen, stelle ich mir das vor. man beschäftigt sich gar nicht richtig mit der Sprache, sondern man beschäftigt sich damit, dass das Wort Vogue doch ein super tolles Wort ist. Und dann hat man eine gewisse Veronika Kracher eingeladen, die dann sagt, die Ah. misogyne Gamergate-Bewegung, die Wer hätte sich sonst? darum Wer sonst? gekümmert, dass das Wort Vogue jetzt kein gutes Image mehr hat. Ach Und so. dann haben sie noch eine gewisse Esther Bockwardt eingeladen. Und Wie kann sie die das kommen? da auch mit zwei, drei Wortfetzen drin. Und sie hat hinterher bei Facebook geschrieben, dass also die ganzen Sachen, die sie da zu den wirklichen Sprachregelungen von Woken gesagt hat, dass sie alle überhaupt nicht mit reingekommen sind in das Radio-Interview. Und ich glaube, das würde ja auch das Narrativ, was sie da wollten, Nein. natürlich auch Der gefährden. Öffentlich-Rechtliche schneidet sinnentstellend bei woken Themen. Nein. Kann doch nicht Naja, den sein. Sinn halt erhalten, den sie halt daraus gewinnen wollen. Ja, genau. Das darfst du nicht so beidseitig darstellen. Ne? Dieses Wofür sie falsche. aber Zeit hatten, um das mit reinzupacken in ihren Scheiß, in ihr Scheiß-Feature, war irgendwelche hier dieser Typ Trayvon Martin oder wie hieß in Ferguson, dass sie auf den irgendwie geschossen haben und so. Da geht es irgendwie drum, weil Vogue ja irgendwelche Bürgerrechtsbewegungen und bla bla bla und um darauf hinzuweisen, dass das ja alles so ungerecht ist in Amerika. Na, das ist so das Framing. Und dann kommt halt Veronika und sagt, Gamergate! Also, Aber so komplett reden die out of über left Amerika field, und also. suchen aber eine Regelung für uns, oder wie? Also, Ja, Gamergate ist schuld. Die wäre doch damit durchgekommen mit den ganzen guten Sachen der Bürgerrechtsbewegung und so. Wenn da nicht die sogenannte misogyne Gamergate-Bewegung gewesen wäre. noch 10, nee, noch 14 Tage ungefähr bis zum großen Jubiläum. 10 Jahre. Krass. Mietfrei im Kopf von Veronika. Ja. Ja, die waren nur noch an dem erst schuld, ne? Das An allem ist Gamergate schuld. Wir haben doch die Zeitmaschine. Tea Party oder sowas, glaube ich, ne? Was? Trump. Ja, Trump. genau, ja, klar. Ach ja, ehrlich gesagt habe ich den Artikel ein bisschen aussortiert, aber leider zu spät, hatte ich den schon gepostet. Hier geht es nur darum, ob man mit einer anderen Sprache auch ein anderes Bild im Kopf hat oder so. Was wahrscheinlich schon nämlich zum Gro also je nachdem, was für eine Sprache dann irgendwie der Fall ist. Aber eigentlich finde ich die Frage gar nicht so relevant. Und Ja gut, das hier was mit hier Etikett. interessant ist, dass die Experten, die sie gefragt haben, ja auch sagen, dass das nicht so ist. Also, Ja, es ist so nicht, dass mehr die oder weniger. Sprache formuliert natürlich nicht die Wirklichkeit, ne? Sondern Unsere ja, etwa die 7000 Entwicklung. unterschiedlichen Sprachen beeinflussen, wie wir denken. Punkt. Jede Sprache hat unterschiedliche Eigenschaften und Möglichkeiten. Sie ist eine Art Struktur, die Dinge zu sehen, aber diese Struktur, dieses Gerüst ist nicht absolut. Sprache hat sicherlich einen Einfluss auf das Denken, sagt Havels Maat. Das würden auch die bisherigen Studien zeigen, aber es ist nicht der einzige Faktor. Und es geschieht auch nicht immer, sonst könnte man es immer nachweisen. Sprache und Denken, sicher gibt es da einen Einfluss, bestätigt auch Schiemke. Um dann Ja, Sprache ist einzuschränken, eben nur eine Form manchmal, von, aber nur ein bisschen. Sprache ist eben nur eine Form, mit seiner Umwelt zu reflektieren, sozusagen. Und ja. Das ist ja auch Henne-Ei-Problem halt immer. Also aus meiner Sicht machen die Leute sich ja eher die Sprache so, dass sie damit die Sachen beschreiben können, die sie beschreiben wollen, die sie sehen um sich herum. Und nicht umgekehrt, dass das, was um sie herum passiert, irgendwie abgeleitet wird von der Sprache, die gesprochen wird. Das ist ja totaler Quatsch. Also. Ja, eben, man muss ja die Reflexion mit der Realität haben, um überhaupt Fragestellungen zu haben, die Sprache sich entwickeln lässt, sozusagen. Ne? Also wenn man sich gegenseitig Werkzeuge erklären will oder sowas zum Beispiel. Und dann gibt es noch das Video vom Wort zur Tat, die Macht der Sprache, ja. 45 Minuten, oh. Habe ich da ein bisschen Angst vor. Ich glaube, das schaue ich mir im Nachgang nochmal an. Habe ich auch nicht geguckt. Fight against Cultural Socialism. Okay. Ja, der Cultural Socialism hat auch mein Interesse geweckt. Das ist ein heißt Ding. Ja nicht Cultural Marxismus eigentlich? Tja, ich glaube, hier möchte jemand dem Stigma entgehen, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Ist eine Buchvorstellung. Tabu von Eric Kaufman. Und der versucht angeblich in diesem Buch halt also eine komplette Übersicht über die Woke, ihren Werkzeugkasten, ihre Verbindungen und Ähnliches zu geben. Ich fand es einfach interessant, die Ausschnitte, die sie hier drin haben, sind immer nur kurze Sätze, aber scheint wirklich ein interessantes Buch zu sein. Zum Beispiel, wenn wohlwollende private Selbstzensur zu erzwungener öffentlicher Rede wird, betreten wir eine totalitäre Welt der Gedankenkontrolle. Dies bedroht die Wahrheitsfindungsprinzipien der Aufklärung, die den Erfolg der westlichen Gesellschaft untermauern. Mehrheitskulturen sollen dekonstruiert oder in Frage gestellt werden, Minderheitskulturen hingegen nicht. Wie Kaufmann in Tabu betont, ist es in der Tat bewundernswert, wenn man sich darauf konzentriert, bestimmte Gruppen vor Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu schützen. Doch wenn die Diskriminierung in der Vergangenheit falsch war, kann die gegenwärtige Diskriminierung gerechtfertigt werden, um Gerechtigkeit zu erreichen, behaupten manche. Er zitiert die mittlerweile berüchtigte Aussage von Ibram X. Kendi, dass rassistische Diskriminierung in der Vergangenheit eine antirassistische Diskriminierung in der Gegenwart erfordere. Unterschiedliche Ergebnisse für unterschiedliche ethnische Gruppen, so Kendi, seien ein Beweis dafür, dass Rassismus im Westen immer noch ein vorherrschendes System sei. Es könne keine andere Erklärung für Rassenunterschiede geben. Kaufmann erklärt das Problem dieser Denkweise. Interessanterweise akzeptieren die meisten Menschen Ungleichheit am ehesten, wenn es um ethnische Unterschiede innerhalb einer Rasse geht. In Großbritannien hören wir nicht viel über die Leistungslücke zwischen Weißen und den Zigeunern und den jüdischen Gemeinden oder zwischen Schwarzen mit Sklavenabstammung und Schwarzen mit Migrationshintergrund. Diese Unterschiede werden als strukturell ethnisch bedingt angesehen, doch Rassenunterschiede führen sofort zum Vorwurf des strukturellen Rassismus. Was Kaufmann als kulturellen Sozialismus bezeichnet, schafft daher ein Umfeld konkurrierender Opferrolle, in dem verschiedene Identitätsgruppen ihre Traumata vorbringen, die angeblich durch Ungleichheiten verursacht wurden. Ein solcher emotionaler Diskurs löst bei Aktivisten für soziale Gerechtigkeit Reaktionen gegen jede Mehrheit aus, die als unterdrückend angesehen wird. Die Gesellschaft wird beispielsweise weiter entlang ethnischer Grenzen gespalten, wenn das Bewusstsein für ethnische Unterschiede wächst. Kaufmann argumentiert, dass ein solcher illiberaler Aktivismus oft von unten kommt und nicht unbedingt eine von oben herab verordnete Regierungsideologie ist. Naja, ich glaube, darüber sind wir ein bisschen hinaus, Kaufmann. Ja, Grassroots ist es nicht, ne? Denke ich mal. Obwohl sie keine Namen nennen konnte, enthüllte die Rechtsaktivistin McEwen, dass die Abteilung von systemischer Diskriminierung, Sexismus und Rassismus durchdrungen sei. Sie sagte, die Kultur der Abteilung habe einen negativen Einfluss auf diejenigen, die nicht die vorherrschenden Merkmale teilen. Älter, weiß, männlich, heterosexuell, Mittelschicht, angloeuropäische Abstammung. Wie bei vielen solchen Argumenten für systemischen oder kulturellen Rassismus waren die vorgelegten Beweise recht dürftig. Ja. Kaufmann entlarvt detailliert die Verbreitung des Kultursozialismus und seine Obsession mit angeblich rassistischen Machtstrukturen. Wenn ethnische Minderheiten in bestimmten Berufen prozentual nicht vollständig vertreten seien, so wurde behauptet, dann müsse Rassismus die Erklärung sein. Während früher rassistische Absichten der Schlüssel zum Erfolg von zur Erklärung von Rassismus waren, wurde die Definition heute erweitert, um Dinge wie Mikroaggressionen einzuschließen. Vielfalt wurde zunehmend als etwas Gutes angesehen und ein Mangel an Vielfalt deutete auf Rassismus hin. Also hört sich für mich auf jeden Fall nach einem nach einem interessanten Buch an. Er hat auch noch einen Rettungsplan und in 12 Punkten, um die Woke-Apokalypse abzuwenden. Und das sind 12 Punkte. Verteidigung der freien Meinungsäußerung, Forderung nach politischer Neutralität in allen öffentlichen Institutionen, politische Überzeugungen als geschütztes Merkmal etablieren, haben wir ja eigentlich schon, wird nur ein Scheiß drauf gegeben in Deutschland. Öffnung öffentlicher Stellen für politische Ernennungen, das verstehe ich nicht so ganz. Warum soll das möglich sein? Was er daran gut findet, das halte ich für gefährlich. Förderung einer Gruppe von Beamten, die Ansichten der nicht aufgeweckten Mehrheit vertreten können. Also er möchte sozusagen ein Gegengewicht gegen die woke Lobbygruppe haben. Kandidaten für politische Ämter dazu bringen, Versprechen, Vereine oder halt eine Aktion gegen kritische soziale Gerechtigkeit, also die Critical Social Justice zu unterstützen. Aufbau eines Basisnetzwerks politischer Interessengruppen zur Bekämpfung von Woke. Entwicklung gegenkultureller Denkfabriken und intellektueller Anführer, was ich super gefährlich finde. Weil es sind, so wie ich das eben über die Feministinnen gesagt habe, der Anti-Woke-Block ist kein homogener Block. Und ich glaube, da einen intellektuellen Führer zu finden, ist völlig unmöglich. Das würde ich lieber lassen. Eine Reform des Geschichtsunterrichts. Vielen Dank, wenn die Leute mit den anderen Ideen an den Schalthebeln sitzen. Eine Unterstützung einer Behalten- und Erklären-Politik gegenüber umstrittenen Statuen oder Denkmälern. Also man soll dann lieber ein Schild dran machen. Entwicklung einer wirksamen politischen Kommunikationspolitik zur Bekämpfung illiberaler Ideen. Ja, super. Aber wo soll die herkommen? Und schließlich die Dezentralisierung von Fragen der Rasse, des Geschlechts und der Sexualität, indem man sich gegen Schlagworte und Forderungen zu den Themen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, in Klammern DEI, wehrt. Ja, den Großteil davon machen die Weltraummachen ja schon. Aber nichtsdestotrotz, also mal schauen, ob ich mir das Buch mal besorge oder ob Abel nächste Woche kommt und sagt, habe ich schon gelesen. Ja. Tabu von Eric Kaufmann. Ja, kommen wir zu Taylor Swift. Da wurden ja, waren es glaube ich 3 Konzerte, oder? Waren es 2? Ich meine 3. 3. Genau, 3 Konzerte in Wien wurden abgesagt. Ach, die Strobel. Und hier haben wir Natascha Strobel, die Kommunistin, die Alte, die sich drüber aufregt. Ich finde das so lustig, dass sie ausgerechnet sie so ein Taylor Swift-Fan ist. Bisschen peinlicher. Ja, und hier der Gerd Wellmann von der FDP Hamburg sagt, linke Swifties am Rande des Nervenzusammenbruchs. Aber wenigstens hält diese Verzweiflung über erste Weltprobleme, Jungen. Ich tippe auf ein kognitives Alter zwischen 10 und 14 Jahren, meine Güte. Die Ursache blenden sie alle weiterhin erfolgreich aus, terroristischer Islamismus. Ja, allerdings. Gut, wenn wir es mal ein bisschen größer einfach sehen können, was sie hier schreibt. Dann darf doch gar kein Großereignis aktuell stattfinden. Es heißt doch generell Großereignisse. Warum schafft es Österreich nicht, den größten Star der Welt auftreten zu lassen? Und Natascha Strobe als gute Kommunistin ist natürlich Fan vom größten Star der Welt. Ja. Nein, nein, nein. Nee, finde ich gut. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wie kann das sein? Wie kann man nicht für Sicherheit sorgen? Jedes Drecksding kann stattfinden, aber Taylor Swift nicht. Ja, wie kann man nicht für Sicherheit sorgen, sagt der Kommunist. Ich habe auch nicht verstanden, das ist ja fast, als würde man an den Grenzen einfach jeden reinlassen. Und die haben ja nur gefangen, hätten wir das Konzert so machen können eigentlich, ne? Schiss, die hatten den Typen noch rein, hatten den noch gekriegt, oder nicht? Das war ja nicht ganz klar. Es war nicht ganz klar, ob der halt vielleicht noch Leute hat, die sie nicht gekriegt haben. Ja. I'm devastated. For a year I looked forward to this. Natascha Schwarzenegger. I'm with all the bracelets. Taylor Swift in my home city. And now it's not happening. I have no words. She will never come to Vienna again. This is just it. This meant so much. I so wanted to go to this concert. Der Strohbär ist jetzt aber auch XY-Chromosomen, oder? I know there's no chance anybody important will read this. But please reschedule the concerts. Please, please, please, I beg you. There are so many Austrian Swifties in shock right now. Please, please, please, we didn't deserve this. What am I going to do with this? It took me hours. I wanted to trade. Holy shit. Ja, Natascha, deine Bracelets, die gehören der gesamten Gesellschaft, bitte, ja? Ich meine, ich kann das verstehen. Ich habe das mal gehabt, da haben Duran Duran abgesagt auf einem Festival und ich bin eigentlich, also abends hat Prince gespielt, natürlich war ich wegen Prince da, aber Duran Duran. My boys. Waren auch nicht da. Und das hat mich auch total angekotzt. Aber am Ende habe ich verstanden, dass wohl einem von dem schlecht ging und dann geht es halt nicht. Und genauso ist das halt, wenn eine Sicherheitslage entsteht, muss irgendjemand entscheiden, ob man das freigeben kann, guten Gewissens, weil derjenige muss am Ende auch dafür gerade stehen, wenn dann halt doch was passiert. Und ich erinnere an diese Geschichte bei dem Ariana Grande Konzert in Großbritannien und ich erinnere an das Bataclan. Wir wissen, zu was solche Leute fähig sind. So ist es. Und ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, sie hat auch so eine Scheiße geredet, aber es gab noch mehr Leute, die dann auf einmal kommen wir gleich zu. Aber erstmal, ich muss einfach nochmal, ich meine, Natascha Strobel, das ist so, die ganze Wirtschaft kann man irgendwie lenken, alle Geschicke irgendwie, weiß man genau, was man machen will, hier Antifa ist super und so. Und dann irgendwie, ich renne zu Taylor Swift und tausche meine Bracelets. Also, ja, das ist mein Privatleben. Und hier irgendwie, warum kümmert sich die Polizei nicht darum, dass mein Konzert stattfinden kann? Natascha, was ist los hier? Willst du etwa sagen, Steuern sind Raub, oder? Ja, wieso hat die Polizei nicht den Veranstalter nicht Sicherheit gewährleisten können? Kann das vielleicht daran liegen, dass die Polizei so richtig Sicherheit niemandem so richtig gewährleisten kann? Die sind dazu zu ermitteln, wenn was passiert ist, oder? Täter zu fangen oder so. Hindern ist immer so schwierig, ne? Was ist das für ein Scheißskandal, ja. Natascha. Und wer ist Kahner? Ist das der Innenminister von Österreich? Ist das nicht auch eine schöne Verhohnebibelung, weiß nicht. Mit dem Namen Natascha. Ich hatte ja letzte Woche einen Swiftie zu Besuch. Also nicht einen richtigen Swiftie, aber der hat die Platten von der Tante. Und er hat mir dann mehrere Sachen vorgespielt. Und männlichen oder wie? Ja. Und ich dachte, die gibt's gar nicht. Das ist also ein Einhorn bei dir zu Besuch. Stimmt irgendwas nicht. Aber auf jeden Fall, das war... In jedem von diesen Songs waren so viele Ideen drin, wie in einem alten oder einem besseren Song in der ersten 20 Sekunden oder so. Mehr passiert in diesen Songs nicht. Und diese Frau hat echt ein Problem damit, Spannung aufzulösen. Sie steigert sich in den Refrain rein, der Refrain ist dann... Ich finde das alles so langweilig, was die macht. Ja, aber die sagt doch Fuck the Patriarchy und alle können mit Fuck the Patriarchy sagen. Alles, was ich darüber sagen kann, das ist nett. Also es würde mich nicht stören, wenn es im Hintergrund im Café läuft, aber das ist halt nichts Freundliches über Musik. Ja, genau. Und das sagt nämlich Frau Rampitz-Reiter, die sagt das auch, dass das Terrorpläne gegen Taylor Swift sind auch ein Akt des Frauenhasses. Heide Rampitz-Reiter. Ja, Frauen am meisten betroffen. In diesem Fall schon. Sicher. Ja, in der Tat. Dass Terroristen sich offenbar die Konzerte von Taylor Swift ausgesucht haben, liegt nicht nur daran, dass sie der Popstar der Stunde ist, sondern auch daran, wofür sie steht und wer ihre Fans sind. Also sie war dabei, hier Frau Rampitz-Reiter war bei der Planung involviert. Deswegen haben die damals auch die Eagles of Death Metal angegriffen, weil sie gesagt haben, hier, da müssen wir den Frauen auf der Bühne mal zeigen, wo es lang geht. Ja. Es geht nicht darum, dass sie einfach Musik und diese Freude und sowas wie Ekstase auf dem Konzert und Tanzen und so rein heraus ablehnen, weil ihr Wüstengott ihnen gesagt hat, sie sollen das nicht tun. Mann. Ja, und jetzt sagt sie jetzt erst, warum habt ihr nicht, warum seid ihr nicht zu Metallica gegangen oder zu Coldplay? Auch schön teuer. Solche Anschlagspläne sind ein Akt der Misogynie. Ja, das ist das Problem dabei. Ne? Der Terrorist sagt doch, womit erreiche ich die größte Öffentlichkeit? Und was ist größer im Moment als ein Angriff dann auf das Konzert zu machen und eben nicht zu irgendwelchen Altrockern zu gehen oder zu Leuten, die Songs von U2 recyceln? Das hier, dieser Spruch, das ist eine totale Verharmlosung des eigentlichen Terroristen und des Terrorplans und auch der Hintergründe und so weiter. Also ja, aber die Taylor ist doch eine Feministin und deswegen haben sie sich die doch ausgesucht. Sie verkörpert einen sanften Feminismus. Einen, bei dem sich Frauen nehmen, was ihnen zusteht, tun, was sie wollen und den Widerstand lächelnd wegdrücken. Yes. Aber keiner kann dich lächelnd sehen unter deiner Burka. War die nicht auch schon relativ privilegiert aufgewachsen oder so? Auch wenn es mehr Arbeit kostet, wie das neue Aufnehmen alter Alben, ihre Texte beschreiben das Leben. Boah, fleißig. Die Nöte und Liebeswirren einer Frau. Ja, da muss man aber eine Lanze für sie brechen. Sie nimmt diese alten Alben nicht neu auf, weil sie irgendwie Geld verdienen will und irgendwie da jetzt so ein wenig künstlerische Freiheit. Ja. Die Scheiße, genau, es geht hier um künstlerische Freiheit, weil jemand halt ihren Katalog besitzt und zu diesem Katalog gehören eben auch die Originalaufnahmen auf den Alben. Und wenn jetzt jemand was lizenzieren will, muss er dahin gehen und bei den Leuten was lizenzieren sozusagen. Und dadurch, dass sie die neu aufnimmt und diese Rechte dann aber ihr gehören, macht sie sich unabhängiger von den Leuten. Angeblich, sie hat in einer Ansprache auch mal gesagt, dass eine Gruppe um einen gewissen George Soros ihre Rechte gekauft hat. Und sie ist, ich glaube, das habe ich auch mal gehört, ja. Ne? Also ist auch interessant, dass jemand, dessen Songrechte in den Rechten von George Soros sind, mit einer mäßigen Leistung zu einem der gehyptesten Popstars der Welt aufsteigt. Ne? Das muss passieren. Ein Teufel, ein Schelm wäre an den Teufel. Ja, und vor allen Dingen so Marxisten dazu bringt, dass sie Bracelets bauen und was ja auch war, dass diese ganzen kulturellen Aneignungsfeministen, das hatte ich ja schon mal darüber berichtet, dadurch, dass sie ja mit diesen Kansas City Chiefs Typen da irgendwie angebandelt ist, ziehen sie sich jetzt alle ihre Häuptlinge Merchandising da irgendwie an. Was ja, also die Washington Redskins waren ja unglaublich rassistisch, ne? Die mussten ja ihren Namen ändern. Die heißen jetzt die Commanders. Aber die Chiefs, ne, die Häuptlinge, die sind jetzt toll, weil Taylor ja mit dem einen Spieler da verbandelt ist aktuell. Ja. Der überwiegende Teil ihrer Fans sind Frauen. Die Männer, die sich öffentlich zu ihrer Musik bekennen, haben keine Angst, als mädchenhaft abgestempelt zu werden. Ist das so? Also, ich habe meinen Kumpel nicht als mädchenhaft abgestempelt. Der ist ein gestandener Mann im ähnlichen Alter wie ich, aber der steht halt auf so auf leichten Pop. Alles, was ein bisschen schneller und härter wird, ist dann gleich irgendwie Kinderfressermusik, wie er sich ausdrückt. Okay. Ich hab ihn dann, als ich dran war, mit Electric Callboy versus Baby Metal konfrontiert. Das kannte er gar nicht. Das war mir nach der Taylor Swift dann auch eine Genugtuung. Die Konzerte im Happel-Stadion wären auch ein Fest der Weiblichkeit gewesen. Mit Kostümen, eigenen Ritualen. Es ist ja Open-Air-Gottesdienst. Ja, lass sie doch ein bisschen Hippie spielen. Ich meine, da habe ich jetzt auch kein Problem mit, wenn sie das unbedingt wollen. Sie wollen halt auch so ein Sommer der Liebe-Ding. Sie wollen auch irgendwie bei was dabei sein. Ist ja schön, dass sie sich mal für was anderes interessieren, irgendwie, als immer nur aufs Handy gucken. Ja, prinzipiell schon. Aber wie gesagt, dass halt diese ganzen Superwoken das auch alles so geil finden, das finde ich halt nach wie vor bemerkenswert. Also. Hätten die nicht einfach alle dann schnell zu Adele fahren können? Die ist doch auch da. Die war doch in München. Ja, aber das ist doch nicht weit von denen. Da kann man doch in ICE steigen, da ist man mit 2-3 Fahrtunterbrechungen einmal umsteigen in 4 Stunden da. Ja, auf jeden Fall mit eigenen Ritualen wie dem schwesterlichen Freundschaftsarmbänder tauschen, kollektiven Rufen. Darunter ein beherztes Fuck the Patriarchy. Diese Zeile ist Teil von Swifts 10-minütiger Ballade All Too Well. Was würden eigentlich hier Horkheimer und Adorno zu solchen Großveranstaltungen, wo Parolen gerufen werden? Stahlbad, Stahlbad. Diese Zeile ist Teil von Taylor Swifts 10-minütiger Ballade All Too Well und wird von den Fans gemeinsam mit voller Kraft hinausgeschrien. Was wäre, wenn bei Rammstein irgendwie bei irgendeiner kraftvollen Ballade Till irgendwie die Weiber sind da eh nur zum Poppen da oder sowas brüllen würde? Was würdet ihr da sagen? Ich meine, gibt es doch bestimmt genug Rammstein-Lieder, die in die Richtung gehen, oder? Was weiß ich, ich höre die ja nicht. Ja, ich bin mit dem Katalog auch nicht so vertraut. Ja. Auf jeden Fall, Taylor Swift führt sicher nicht den Kampf gegen das Patriarchat an, aber sie etabliert ihn in den Köpfen vieler Menschen und normalisiert ihn. Damit wirkt sie auf ihre Fans bedrohlich, auf Anhänger des Islamhasses. Islamismus, diese Perversion des Islam, zu dessen wichtigsten Säulen die Unterdrückung von Frauen gehört. Nun mag man einwenden, was ist mit den Anschlagsplänen auf die Pride, die EM, auf Olympia. Der Satz ist falsch gebaut. Weil die Unterdrückung der Frauen gehört nicht zu den wichtigsten Säulen des Islamismus. Sorry. Da versuchst du dich schon wieder an was vorbeizuschmuggeln, was halt einfach nicht stimmt. Also was halt einfach stimmt und du willst es nicht. Ich weiß, du kannst nicht, weil alle deine Freunde würden dich steinigen, deine sogenannten Freunde, wenn du schreiben würdest, dass die Unterdrückung der Frauen zum Islam gehört. Aber das ist nun mal die traurige Wahrheit. Ja, und ich meine, diese ISIS-Bräute und so gab es ja auch, die sich da... Ja, das ist ja wieder Islamismus für diese Leute. Aber die müssen verstehen, dass halt die Unterdrückung der Frau, dass das im Koran steht. Dass das ein Teil des Islam ist, dass Frauen weniger Rechte haben, dass die nicht aus dem Haus dürfen, dass sie nur mit ihrem Erlaubnis ihrer Eltern irgendwie heiraten und so weiter und so fort. Das ist doch alles Islam, das ist nicht Islamismus. Genitalbeschneidung ist kein Islamismus. Sonst hätten wir Millionen Islamisten hier. Wenn wir das so definieren wollen. Also da muss man ehrlich sein, finde ich, als Journalist. Da kann man nicht mit diesem Islamismus-Ding versuchen, drumherum zu kurven. Das finde ich frech. Das ist so wie mit den Filmen. Wenn ihr meine Intelligenz beleidigt, werde ich zornig. Ja, auch so viele andere nicht so deutlich weiblich konnotierte Veranstaltungen. Auch sie kann man als das benennen, was sie sind. Angriff auf unsere Freiheit. Dann schreib doch das über deinen Artikel. Vielleicht ist das ja das verbindende Element. Hat darüber schon mal nachgedacht? Das war von Mammon, der ist jetzt natürlich wieder kurz AFK. Wunderbar. Ja gut, aber das sind ja ganz junge Leute gewesen, die sie da im Endeffekt aufgegriffen haben. 17, ja. 18-Jährige angeblich. Also das Bild von dem einen angeblich 19-Jährigen. Nö. Wir konnten halt leider keinen Armscan machen, weil das ist gegen die Menschenwürde. Wir konnten nicht gucken, ja, ob der wirklich minderjährig ist. Fragt der Spezialist behauptet also jedenfalls, das wäre eine ganz neue Generation. Wäre erst vor 10 Monaten oder so, hätten die sich erst radikalisiert oder so, hätte das angefangen und eben sind die alle ganz jung und mit da so viele verschiedene Gründe auch dafür. Man sieht so ein bisschen runtergespielt. Und diese islamistische Antwort, diese Frage, ob das jetzt islamistisch motiviert war, ist nicht hundertprozentig geklärt wohl. Deswegen haben sie das nicht eindeutig gesagt. Aber ich finde das ein bisschen... Okay, also es klang eigentlich bei der Ansprache von dem österreichischen Politiker, die ich da gesehen habe, klang das eigentlich schon relativ klar. Ja, okay. Kann ja sein, dass das andere auch anders war. Und der meinte also übrigens auch, dass sie in sogenannten verschlüsselten Messenger-Diensten über verschlüsselte Messenger-Dienste ja, das kommuniziert dann, ja, und darüber hätte man das rausgefunden. Ist schuld und so. Nee, das war ja jetzt im Endeffekt ja dann eine Also die haben ja damit jetzt zugegeben, dass die Amerikaner also auch verschlüsselte Messenger-Dienste damit scannen. Weil wenn sie das da rausgekriegt haben bei sogenannten verschlüsselten Messenger-Diensten, dann sind die ja nicht so verschlüsselt. Also. Ach so. Mhm. Ja, das. So. Ah ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Jetzt sagt der Hauptverdächtige sagt jetzt, der hat vorher gestanden und sagt jetzt, er hat das widerrufen. Warum habe er die Vorwürfe zunächst gestanden? Der Mandant, die Rechtsanwältin sagt, der Mandant hätte nur cool sein wollen. Oh, cool. Zu keinem Zeitpunkt habe er vorgehabt, Menschen zu töten. Unreif und ahnungslos, wie ein Kind. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Verdächtige einen Treueschwur auf den IS abgelegt und seine Arbeit jüngst mit der Behauptung gekündigt, er habe noch Großes vor. Genau, das hat der österreichische Politiker auch gesagt. Also ich sage nur österreichische Politiker, ich weiß nicht, wer das war, tut mir leid, liebe österreichische Zuschauer. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich ein Innenminister oder so gewesen sein. Ich habe halt diese Pressekonferenz gesehen und da kam das alles schon drin vor. Und das war ja wenige Stunden nach der Festnahme, ja. Über die Radikalisierung im Internet und die islamistische Terrorgefahr spreche ich jetzt mit Peter Neumann. Er ist Politikwissenschaftler und Terrorismusexperte. Guten Abend, Herr Neumann. Guten Abend. Ist die islamistische Terrorgefahr wieder da oder war sie nie weg? Ja, sowohl als auch. Sie ist einige Jahre deutlich, deutlich schwächer gewesen. Der IS wurde ja 2019 besiegt in seinem Stammland in Syrien und im Irak. Aber virtuell hat der IS niemals aufgehört. Und wir haben jetzt in den letzten 10 Monaten gesehen, dass sich die Zahl der Anschläge und Anschlagspläne vervierfacht hat gegenüber 2022. Also ein ganz, ganz deutlicher Anstieg, gerade in den letzten 10 Monaten. Und das muss man ernst nehmen. Und wie erklären Sie sich diesen Anstieg? Ich denke, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Da wird eine ganz neue Generation wird da gerade radikalisiert. Viele von denen, die in den letzten 10 Monaten verhaftet wurden, 2/3 um genau zu sein, sind Teenager. Manchmal ganz, ganz junge Teenager, 15, 14, 13 Jahre alt. Und auch heute haben wir ja wieder gesehen, wir hatten einen 19-Jährigen, einen 17-Jährigen und wahrscheinlich einen dritten Tatverdächtigen, der 15 Jahre alt ist. Viele von denen radikalisieren sich fast ausschließlich im Internet. Und viele von denen haben durch den 7. Oktober letztes Jahr nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Also verschiedene Faktoren geopolitischer, demografischer Natur, die da zusammenkommen und das produzieren, was wir heute gesehen haben. Die sozialen Medien also als eindeutig den IS Treiber an, ne? Und als Katalysator. Er spielt eindeutig den IS an und insofern ist klar, dass das irgendwie islamistisch motivierte Terrordinger sind oder Radikalisierungen eben bei den jungen Leuten, würde ich sagen. Für Gewalt? Das kann man durchaus so sagen. Das hängt damit zusammen, dass es Plattformen gibt, wie zum Beispiel TikTok, die ganz, ganz junge Menschen ansprechen und die sehr stark algorithmisch getrieben sind. Das heißt, wenn Sie da einmal auf etwas klicken, was in diese Richtung geht, dann bekommen Sie nur noch Content, der in diese Richtung geht und das Netzwerk wird Ihnen noch dazu geliefert. Dann gibt es Plattformen wie Telegram, wo man operativ Dinge besprechen kann, die verschlüsselt sind, wo man weiß, da hört keiner mit und genau das scheint ja hier passiert zu sein. Telegram wurde benutzt, um diesen Anschlag vorzubereiten. Also da ist noch ganz viel zu tun, auch für die Sicherheitsbehörden. Ziel war ein Taylor Swift-Konzert in Wien. Mitte Juni konnte die Wiener Polizei offenbar einen geplanten Anschlag auf die Pride-Parade vereiteln. Haben islamistische Terroristen vor allem Wien im Blick oder steht Wien pass pro toto für ganz Europa? Also wir sehen diese versuchten Anschläge überall in Europa. Österreich ist natürlich eines der Ziele, aber auch Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, überall dort sind in den letzten 10 Monaten gehäuft solche Anschlagsversuche unternommen worden. Und die Ziele sind oftmals eben solche Ausdrucksformen des freien Westens, Popkonzerte, die Pride-Parade, aber eben auch zum Beispiel Sportereignisse. Und deswegen sind das Ereignisse, Großveranstaltungen besonders, wo auch in Zukunft die Sicherheitsbehörden ganz besonders aufpassen müssen. Mhm. Sie haben es schon gesagt, das geplante Ziel war jetzt ja wieder ein Konzert. Das war auch beim Bataclan 2015 der Fall und auch 2017 bei einem Konzert der Sängerin Ariane Grande in Manchester. Man fragt sich dennoch, warum immer wieder Konzerte? Also Konzerte und Orte, wo getanzt wird, wo gefeiert wird und vor allem wie bei Taylor Swift, wo vor allem auch viele Frauen sind. Sie haben absolut recht. 2015 Bataclan, das war ein Rockkonzert. 2017 Ariana Grande in Manchester. Dann natürlich dieses Jahr auch in Moskau, auch wieder ein Rockkonzert. Die Dschihadisten sehen solche Konzerte als Ansammlungen von Ungläubigen. Und nicht nur Ansammlungen von Ungläubigen, sondern auch Orte, wo dieses Ungläubigsein im Prinzip praktiziert wird. Da mischen sich Geschlechter, da gibt es laute Musik und da passieren Dinge, wogegen die eigentlich total ideologisch stehen. Und das ist genau die Ideologie, die da zum Ausdruck kommt. Die Einschätzung von Peter Neumann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön. Ja, es war ja halbwegs vernünftig. Also. Genau, eigentlich was Klartext war, so würde ich auch sagen. Die Fragen waren ein bisschen komisch. Ja, der Typ in Newport, der war doch auch so jung. Ich meine, Das ist eine ähnliche Kategorie oder so. Briten versinken Gas. Ja. England. Ja, ich muss die Taste finden. England, wie die Deutschen es kennen, gibt es nicht mehr. Ein Gastkommentar von Will Lloyd von der britischen Zeitung The Sunday Times. Aber wir haben ja vorhin gelernt, dass die Bild-Zeitung sowieso nur alles aufbauscht und performt hier. In Birmingham haben sich Banden junger maskierter Einwanderer gebildet, die sich rechtsextremen Hooligans entgegenstellen. Dass diese Leute auf vielen Videos auch bewaffnet zu sehen sind und so, das steht auch hier wieder mal nicht wirklich drin. Ich habe sowieso das Gefühl, bei der Berichterstattung aus Großbritannien geht einiges schief, aber das ist ja insgesamt eher wie so ein Autounfall, wo man eigentlich nicht hingucken möchte. Was ja, würde mich auch mal interessieren, wie viele Quellen da wohl existieren, zu wie vielen Berichten, die dann existieren oder geschrieben werden dazu. Also nicht nur, dass alle voneinander abschreiben eben. Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere Quellen, aber bestimmt nicht so viele, wie Artikel darüber erscheinen. Ne? Und der Dominik hat natürlich recht, wenn er sagt, Deutschland, wie die Engländer es kennen, gibt es auch nicht mehr. Aber das nur am Rande, ja. Sie sagen halt hier, diese Unruhen seien entstanden, weil falsche Gerüchte hätten sich online verbreitet, dass der Mörder ein muslimischer Asylbewerber sei. Die habe ich selber gelesen, ja. Der mit einem kleinen Boot nach Großbritannien gekommen sei. Als der Premierminister einen Kranz für die Opfer niederlegte, riefen mehrere Einheimische ihm zu, wie viele Nofstamer, wann wirst du etwas unternehmen? Der Premierminister antwortete nicht, er kehrte zu seinem Regierungsauto zurück, begleitet von Leibwächtern. Ja, und dann stellt sich also heraus, dass der Typ 17 Jahre alt ist, der Sohn ruandischer Einwanderer. Und danach gab es die uns bekannten Proteste in Southport, Unruhen, Plünderungen, Brandanschläge, offenen Rassismus, Moscheen wurden angegriffen, Eigentum zerstört. Hotels, in denen Asylbewerber untergebracht sind, wurden von Mobs weißer Männer gestürmt. Hooligans eingehüllt in Union Jacks durchstreiften am Wochenende Wohngebiete in Middlesbrough und schlugen Fenster ein. Einige Schläger wurden dabei fotografiert, wie sie den Hitlergruß zeigten. Das ist halt das Problem, wenn man jahrelang den Dialog über ein Thema verweigert, auch mit den moderaten Leuten, mit denen, die nur fragen, hier seid ihr sicher, dass das so alles in Ordnung sind und nicht mit den Leuten, die sagen irgendwie döp, döp, döp, döp, döp, döp, döp, döp. Mit denen braucht man nicht sprechen, so ungefähr, weil die Leute haben ihr Ding ja eh schon, die sagen ihre Maximalforderungen, aber es gab ja einen Haufen Leute, die in den letzten 10 Jahren versucht haben, irgendwie mit demokratischen, freundlichen Mitteln auch den Rest der Politik mal dazu zu bewegen, darüber nachzudenken, ob das mit der Einwanderung so weitergehen kann. Und wenn man das nicht tut, wenn man noch dazu nicht nur den Dialog verweigert, sondern die Leute noch anspuckt und sagt, weil du gesagt hast, dass ich mal darüber nachdenken soll, ob das mit der Einwanderung so weitergehen kann, bist du ein Nazi, dann hast du am Ende den Punkt, wo es überkocht. Und natürlich kochen dann zuerst die über die ganze Zeit sowieso schon gesagt haben, ne? Die Ausländer sind unser Untergang oder so ein Unsinn. Ne? Die eben nicht differenzieren zwischen einem integrierten Ausländer, der hier zur Gesellschaft beiträgt und jemandem, der hier nur ist, um entweder halt einen Vorteil draus zu ziehen oder noch schlimmer, irgendwelche Straftaten zu begehen. Ja, und dann schreiben sie wenigstens mal, dass ein paar Leute den einen Pub angegriffen haben, offensichtlich muslimische Leute, wo sich hinterher dann der Pubbesitzer, das schreiben sie hier nicht, dafür noch entschuldigt hat und gesagt hat, das tut ihm echt leid, dass die muslimische Community irgendwie dafür in schlechten Leumund gekommen ist, weil er versteht ja, dass sie das nur aus Angst um ihre Leute getan haben und so. Also hat sich ungefähr so gelesen, als hätte es jemand geschrieben, dem jemand eine Pistole an den Kopf gehalten hat. So. Die Menschen haben eine ernsthafte Beschwerde. Warum nimmt die Einwanderung immer weiter zu, obwohl die Regierung der vergangenen 25 Jahre versprochen haben, sie zu reduzieren? Wie ist es möglich, dass nach jahrelangen Versprechungen der Regierung die Überquerung des Ärmelkanals durch Asylbewerber in kleinen Booten zu stoppen, diese immer noch ankommen und diese Leute dann in Hotels untergebracht werden? Das Versäumnis, diese Probleme zu lindern, hat die schreckliche Gefahr ethnischer Konflikte entfesselt. Dies ist eine Zeit der Trauer in Großbritannien. Politiker und Institutionen werden von großen Teilen der Bevölkerung nicht mehr als vertrauenswürdig angesehen. Gebiete in unseren Städten und Dörfern sind Slums. Öffentliche Institutionen, einschließlich des Justizsystems, aus Gerichten, Gefängnissen und Polizei, die durch diese Unruhen stark auf die Probe gestellt werden, zerfallen seit Jahren. Dazu passt ja dann noch die Nachricht, dass bis zu 500 verurteilte Verbrecher vorzeitig entlassen werden, um Platz zu machen für Gedankenverbrecher und Leute, also hier ist jemand verurteilt worden, habe ich gesehen, der nur dabei gestanden hat und das sich angesehen hat. Dem ist zur Last gelegt worden, er sei an diesen Protesten, den gewaltsamen, beteiligt gewesen. Also es ist alles sehr, sehr merkwürdig, was da gerade. Ich meine, das erwarten die, natürlich sind die Leute sauer. Ich meine, in England, aber auch in Frankreich, jetzt zum Beispiel in den letzten Wahlen so gewesen, dass da ja trotz eindeutigen Mehrheiten eben eine andere Regierung dann dran gekommen ist. Und das ist ja schon auf jeden Fall wütend machen, denke ich mal. Also die haben das schon so gemacht, wie der Harald Schmidt das irgendwie vorgeschlagen hat. Da muss man das eben anders regeln, so ungefähr. Ja. Das Land hat nichts mehr gemeinsam mit dem, was die Deutschen durch Rosamunde Pilcher über Großbritannien gelernt haben. Ich bemitleide jeden, der Großbritannien nur aus Rosamunde Pilcher kennt. Gibt so viel bessere Quellen. Wer ist Rosamunde Pilcher? Und der Autor sieht halt Starmer und Labour im Zugzwang jetzt. Und zwar, ich glaube, er meint eher sowas wie die Probleme angehen, aber ich glaube, die werden eher die Daumenschrauben weiter anziehen. Ja, und hier haben wir einen Monitor. Beitrag: Ein 17-Jähriger greift am 29. Juli Kinder bei einem Tanzkurs an und tötet drei Menschen. Rassistische Hetze und Falschnachrichten über den Täter befeuern gewalttätige Ausschreitungen. Es wird behauptet, er sei 2023 verbot illegal eingereist. Das ist falsch. Er ist in England geboren. England geboren? Nee. Der ÖR-Blog hier schon schreibt, der Monitor macht den Faktencheck und behauptet, der Messerangreifer sei in England geboren. Das ist falsch. Er wurde in Wales geboren. Ha, Monitor. Rassistische Falschnachrichten hier gegen Engländer. Der Faktencheck scheint echt gut zu sein. Rechtsextreme Netzwerke sorgen für Massenmobilisierung. Es folgen gezielte Angriffe und Brandausschläge auf muslimische Läden, Moscheen und Asylunterkünfte. Echt mal Mühe gegeben mit dem Fall. Und weiter ist nichts passiert. Ne? Wahnsinn. Ja, und Dunja Ayali war es aber richtig und die sagt, er ist in Cardiff geboren, ergo Waliser. Egal, die Eltern, Migrant, Ausländer. Es geht um Eskalation, Desinformation, nicht um Fakten oder Sachlichkeit, geschweige denn um tote Kinder. Was ja, in Großbritannien genau, passiert, sollte uns eine Warnung sein. Ja, wovor warnt uns das denn? Wogegen warnt uns das denn? Achso, das warnt uns gegen Hashtag Rosserhem und Hashtag Rechtsextreme, oder wie? Was sind die Warnungen, Dunja? Wie kommt sie denn da auf Rotherham? Verstehe ich nicht. Also für die Leute, die es nicht wissen, Rotherham steht für diesen Skandal, wo hunderte Mädchen von meist pakistanischen Banden über Jahre zur Prostitution gezwungen und vergewaltigt worden sind und die Polizei hat weggeguckt, weil sie Angst hatte, als rassistisch dazustehen. Aber ich verstehe nicht, was das... Obwohl in Rotherham gab es, glaube ich, auch Unruhen, vielleicht deshalb hat sie das darunter. Ist auf jeden Fall eher ein Eigentor, das darunter zu schreiben. Wenn das jemand googelt, ja. Genau, hier. Mr. Bean, Rowan Atkinson, hat eine Rede gehalten. Ich weiß nicht, von wann die ist. Schon viele Jahre alt. Ich glaube, schon über 10 Jahre alt. Ja. Schon okay. Sehr alt, ja. Aber im Moment kursiert sie halt wieder, weil, ja, Großbritannien. Ich hatte 3,36, glaube ich, oder sowas. Ich habe da hingespult, ja. Ja, ja, genau. Dann können wir mal kurz hören, was er sagt. Parliament's Joint Committee on Human Rights summarized, as you may know, this whole issue very well by saying, while arresting a protester for using threatening or abusive speech may, depending on the circumstances, be a proportionate response, we do not think that language or behavior that is merely insulting should ever be criminalized in this way. The clear problem with the outlawing of insult is that too many things can be interpreted as such. Criticism is easily construed as insult by certain parties. Ridicule, easily construed as insult. Sarcasm, unfavorable comparison, merely stating an alternative point of view to the orthodoxy, can be interpreted as insult. So, ja, das reicht eigentlich schon. Also deshalb habe ich es mitgebracht, weil es mit mir so resoniert hat zu diesem, was gerade in Großbritannien passiert. Ne? Und er sagt halt, also wir sollten eigentlich bis auf wenige Ausnahmen, begründete Ausnahmen, halt solche Sachen wie Beleidigung oder Ähnliches überhaupt nicht strafrechtlich verfolgen. Weil viel zu viele Dinge in dieser Zeit als Beleidigung interpretiert werden können. Sarkasmus oder manchmal sogar, sagt er, reicht es auch, wenn man einen anderen Blickwinkel in die Diskussion einbringt als Beleidigung. Und das scheint mir in so Großbritannien gerade richtig überzukochen. Also wenn man diese Urteile liest, die Leute jetzt kriegen. Ich halte auch nichts davon, gewalttätig zu randalieren, schon gar nicht Häuser anzuzünden, in denen Menschen drin sind oder irgend so ein Unsinn. Aber halt Leute, die für jetzt Postings irgendwie mehrere Jahre in den Knast müssen, halte ich schon für sehr merkwürdig. Weil ja, die sind danach auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Also das, was er hier meint, diese Section 5, da geht es wohl irgendwie um Insights, wie er ja schon sagt. Die haben dann nachher diesen komischen Harmful Communication Act oder sowas da verabschiedet. Und das ist jetzt das, worauf sie sich da jetzt alle beziehen, weil das ist ja auch so ein Schwammbegriff, Harmful. Was ist denn alles Harmful? Ja, sie haben ja nochmal ausdrücklich gesagt, dass sie auch gegen Dinge unter der Strafbarkeitsgrenze vorgehen wollen, hat das Starmer persönlich nochmal gesagt. Waren da so Sachen nicht auch in diesem Immigration Pact drin, wie es hieß, dass ja zumindest die Presse entsprechend zu reagieren sollte und so weiter? In dem Global Compact. Wie hieß dieses Regime in V nochmal? Bei Orwell war es Airstrip One, aber ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, sowas hier, das ist das Home Office, also das Innenministerium von Großbritannien, und die haben hier irgendwie ein Zuhause besucht und teilen das auf Twitter mit Knock Knock. Also so, klopf, klopf, wer ist da? Waffle. Oh ja, das ist auch interessant. Ja, genau, Annabel Schunke, die hat hier diese Woche rausgetwittert, dass sie da noch in so einem Verfahren steckt zum Thema Volksverhetzung. Und sie hatte geschrieben, ein großer Teil der Sinti und Roma in Deutschland und anderen Ländern schließt sich selbst aus der zivilisierten Gesellschaft aus, indem sie den Sozialstaat und damit den Steuerzahler betrügen, der Schulpflicht für ihre Kinder nicht nachkommen, nur unter sich bleiben, klauen, Müll einfach auf die Straße werfen und als Mietnomaden von Wohnung zu Wohnung ziehen. Wer das benennt, wird von der eigenen Innenministerin des neu erfundenen Antiziganismus bezichtigt, wie jedwede andere Kritik an einer jahrelang völlig fehlgeleiteten Zuwanderungspolitik. Soll auch diese unter dem Rassismusvorwurf erstickt werden. Als Deutscher bist du damit mittlerweile nicht mehr als ein Zahlsklave im eigenen Land, der alles hinnehmen muss, was ihm vorgesetzt wird. Und das soll also eine Volksverhetzung sein, und sie hat sich im Endeffekt darauf berufen, dass es dabei um Kritik an der Innenministerin geht und diverse Anwälte, die mittlerweile beschäftigt sind, unter anderem wohl auch hier Herr Höcker aus Köln, haben auch gesagt, dass es keine Volksverhetzung ist. Und dann geht es noch um die Sache, dass ein großer Teil auch eine andere Formulierung ist als ein Großteil scheinbar. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung hier in Hannover kann ich zumindest sagen, dass es hier auch eine Familie gibt, die diese Dinge tun, die da hier beschrieben werden. Auch das mit dem Mietnomadentum und so. Das weiß ich von einem ehemaligen Bekannten von mir, der bei der Stadt arbeitet. Und der hat mir mal erzählt, dass da also so eine Familie gibt, wo nur ein einziger gemeldet ist von dieser Familie. Und das ist derjenige, der dann immer auftauchen darf und sich rechtfertigen darf für den Scheiß. Und der hat natürlich mit dem ganzen Kram dann nichts mehr am Hut, was seine Verwandten da verzapfen. Ja. Aber es gibt's auf jeden Fall. Also, wie groß der Anteil davon ist, vermag ich nicht zu sagen, aber dass es das gibt, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, und das Witzige jetzt an dieser Sache hier ist, dass also die Staatsanwältin, also dieses ganze Ding kam rein über eine Meldestelle, die es in Niedersachsen wohl gibt. Also ich wusste gar nicht, dass die Frau hier aus Niedersachsen stammt, aber dem ist scheinbar so. Und da gibt es jetzt also eine Meldestelle, und die ist beim Innenministerium irgendwie, oder nee, beim der Staatsanwaltschaft beheimatet. Und die Staatsanwältin, die sich mit diesem Fall hier befasst, ist auch zuständig für die Meldestelle. Ja, und das ist aber ein starkes Stück, ne? Deswegen, also dann ist klar, warum die da jetzt irgendwie so nachhaken und so dranbleiben und so weiter, wo sie doch eigentlich längst verloren haben und so weiter. Ja, schon ein starkes Stück, finde ich. Ja, auch, dass sie das in der ersten Instanz eigentlich ist sie freigesprochen worden. Und dann ja, hat es ist gar nicht verhandelt worden. Ne? Er lehnte den nicht, Erlass oder, des Göttinger Strafbefehls daher ab. Also, und diese Staatsanwältin, die auch für die Meldestelle arbeitet, hat dann den Fall wieder aufgenommen, und auf einmal, siehe da, hat der Richter seine Ansicht geändert im zweiten Prozess und hat sie verurteilt. Ich glaube, es war der erste Prozess dann wahrscheinlich eher. Also ja gut, also wo er gar nicht ja, dazugekommen ist. Also die Sache ging vors Landgericht, und dort wurde dann entschieden, dass der zuständige Richter vom Amtsgericht, der den Strafbefehl abgelehnt hatte, seine Entscheidung doch noch einmal überdenken möge. Das Pikante, ein ganzer Absatz meines Tweets, aus dem sich die zentrale Botschaft an Nancy Faeser ergibt, wurde in der Entscheidungsfindung gar nicht einbezogen. Also man hat sich nur auf den oberen Absatz da bezogen, mit dem ein großer Teil. Dass der Tweet unter dem grundsätzlichen Schutz der Meinungsfreiheit steht, wurde offenbar gar nicht erkannt, jedenfalls nicht davon, nichts an der Entscheidung. Am Ende wurde dann zum Amtsgericht zurückverwiesen, und der Richter, der den Strafbefehl zunächst abgelehnt hatte, machte nun auf Geheiß des Landgerichts die 180-Grad-Wendung und erließ den Strafbefehl entgegen seiner ursprünglichen Rechtsauffassung durch. Was war denn bemängelt worden? Das Urteil ja wahrscheinlich nicht. Volksverhetzung. Ach so. Ja. Ich meine, vom oberen Gericht, sie haben das zurückgewiesen. Ja, die werden gesagt haben, dass es irgendwelche Fehler gab, dass sie nicht berücksichtigt hat, dass es doch antiziganistisch ist, oder weiß ich nicht was genau, aber es muss ja irgendein formaler Fehler sein, was bei diesen Revisionen da irgendwie dann angemeckert wird. Ja, ein formaler Fehler führt natürlich normalerweise nicht dazu, dass man ein anderes Urteil fällt, unbedingt, ne? Würde ich mal so sagen. Ja, gut, das scheint ja auch noch auszustehen, wenn ich das richtig Riecht verstehe. schwer nach Dann motiviert, nach politisch motiviert, ne, oder politisch eingestielt oder so. gab es noch gar keine Verhandlungen. Die steht ja jetzt hier wohl noch aus. Nee, sie sagt irgendwo, dass sie die Staatsanwaltschaft hier, der Richter urteilt schließlich auf 90 Tagessätze à 60 Euro. Okay. Ihr Ach so, Anwalt ja, sagte da ihr war es jetzt, danach, ja. dass man, dass man 90 Tagessätze normalerweise kriegt, wenn man jemanden den Kiefer bricht. Ja, ist ja quasi so schlimm, ne? Volksverhetzung. Sie wollte ja jetzt quasi, dass die Sinti und Roma hier alle vertrieben werden. Oder Ghettos für die errichtet werden oder so, damit sie keine Miennomaden mehr sind, oder weiß ich Ja. nicht, was sie da meinen. Ich meine, zur Volksverhetzung gehört aber auch, dass es irgendwie geeignet ist, Öffentlichen Frieden den zu Frieden, gefährden, den ja. öffentlichen Frieden Das zu kommt auch gefährden, dazu, ja, ja. so. Und das ist ja Sie wohl ist dann jetzt. in Berufung gegangen und sagt halt auch trotzdem, titelt halt die Goslarsche Zeitung heute groß mit einem Bild von mir, dass ich wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Das war echt eine coole Das ist Aktion von der auch Goslarer super Zeitung, ne? unverschämt, Richtig weil, nett. wenn das noch nicht rechtsgültig ist und dagegen Berufung eingelegt worden ist, würde ich mich als Zeitung damit mal zurückhalten. Dann kann man sagen, ja, Tja. wurde Dings, Rechtsberichterstattung. aber es ist ein offenes Verfahren, nicht sie ist verurteilt worden. Ja, es soll etwas an mir hängen bleiben und das tut es auch jetzt schon. Volksverhetzung, das klingt schlimm, das klingt verdächtig und rechtsextrem. Ja, so ist es auch. Ich meine, ich mag die Schunke nicht. Das ist eine Selbstdarstellerin. Aber ich würde natürlich genauso ihre Freiheit verteidigen, sowas zu sagen, was aus meiner Sicht auch, also ich oute mich jetzt mal, ich sehe hier auch keine Volksverhetzung an dem, was sie gesagt hat. Schon gar nicht irgendwie, was ihr eben gesagt habt, ne? Irgendwie so eine Aufforderung, die geeignet wäre, den öffentlichen Frieden zu stören. Aber sie ist ja auf jeden Fall eine Journalistin mit ein bisschen einer Stimme. Sie wird schon gehört, habe ich den Eindruck. Und ja, das Ja, aber kann sie ja ist sein, auch dass so ein das nicht bisschen in gewollt Leute. gehört, ja. Also ich höre die eigentlich nur bei Twitter etlichen Jahren. Ich weiß nicht, bei Ja, Newsrup aber jetzt ihr glaube ich auch wisst doch, irgendwie. wie ernst sie da teilweise irgendwelche Leute nehmen. Da sind irgendwelche Väterrechtler oder so und dann sind das rechte Übeltäter oder so ein Scheiß. Also die blasen ja jeden Scheiß groß auf. Warum nicht Frau Schunke, ne? Also. Nicht absolut vorstellbar. Die kümmern sich hier immer um alles selber. Ja, aber hier war eine richtige Journalistin und die sagt, voll krass, eine Staatsanwältin leitet ein Verfahren gegen eine Rechtspopulistin ein, initiiert durch die eine Meldestelle, die bei genau dieser Staatsanwaltschaft angesiedelt ist. Das Urteil fällt unabhängig davon durch einen Richter. Wie, ist gar nicht krass? Ach so, Clowns-Emoji. Very unabhängig. Wurde kein Einfluss genommen. Er hat seine Meinung einfach so um 180 Grad gedreht. Ja, es ist ein Interessenskonflikt, ne? Und das ist irgendwie eigentlich, ja genau, hat sie Schunke ja auch gefragt, wieso ist das so möglich, ne? Genau, dass es ein Interessenskonflikt ist bei der Ja, Staatsanwaltschaft. keine Ahnung, Interessenskonflikt, was wäre denn das Interesse? Naja, die Frau Meldestellenstaatsanwältin möchte Ja. gerne möglichst viele Verurteilungen Erfolge. für ihr Meldestellen-Dingsbums haben. Ja, Ja gut, große das wollen die Mehrheit. Staatsanwälte ja wahrscheinlich sowieso. Also generell kann Ja, man aber halt diese sagen, Meldestelle ist ja auch halt aha. was, was eigentlich in einem vernünftigen Staat gar nicht existieren würde. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja eigentlich der Skandal schon allein, dass es diese Meldestelle überhaupt gibt. Meldestelle. Initiiert durch eine Meldestelle. Das ist Stasi. Das ist einfach simpel und einfach. Es ist eine Stasi, eine Internet-Stasi. Ja, man Sonst soll es ist einfach es dazu nichts. führen, dass Gesetze verschärft werden, ja, ohne Sinn und Verstand irgendwie. Das ist auch Ja, einfach so Zahlen dämlich. generieren. Ja. In Moabit hing ein Aufkleber mit der Aufschrift: Frauen gehören in die Küche. Zack, Bingo, wieder einer mehr. Ja, und hier gibt es noch so einen Fall, von dem ich glaube ich noch nie gehört hatte. Zumindest konnte ich mich erinnern. Das ist hier von FIRE, einer amerikanischen NGO, die sich ja mit den Universitäten da ganz viel beschäftigt. Und halt für Redefreiheit an Universitäten einsteht in Amerika und da schon auch viele Prozesse geführt hat und so. Das war uns ganz schlecht drin. Und die berichten jetzt hier von German Jail for Two Tweets. Also ein amerikanischer Theaterautor, hier haben wir nochmal Theater, den ich gar nicht kannte, noch nie von dem gehört hatte, aber der ist wohl aus Amerika, Really ist dieser disturbing. Mann hier. Und der ist wohl irgendwie aus Amerika abgehauen, nachdem es da mit dem Irakkrieg und sie haben ihn irgendwie, weil er dagegen war, ist er da irgendwie angefeindet worden, ist er nach Berlin umgezogen. Und jetzt hat er hier den Salat mit den Deutschen. Und hat sich halt mit Herrn Lauterbach und Kollegen irgendwie angelegt. Und zu diesem Tweet hier von der Maske geht immer ein Signal aus, hat er dann irgendwie drüber kommentiert. Von der Maske geht immer ein Signal aus Karl Lauterbach, und das ist hier ein Bild von diesem Buchcover, von seinem Buch, was er irgendwie geschrieben hat. Wo dieses Bild hier, also von der Maske mit dem Hakenkreuz. Oh, das ist hier so Rise of the New Normal Reich, ist ein Buch, was er geschrieben hat. Mhm. Und da ist halt hier diese Maske drauf mit dem Hakenkreuz, und aber wegen dem Buchcover hat er halt keine Probleme gekriegt, aber weil er das Bild von dem Buchcover dann an Karl Lauterbach hier drüber kommentiert hat, da hat er dann Probleme bekommen. Also ist er angezeigt worden. Und okay. Schon pingelig auf jeden Fall. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch so, dass er in erster Instanz freigesprochen wurde. Ja, genau, es war so. Und dann hat er gedacht, ja gut, das ist jetzt erledigt und so. Und da war es auch so, dass die Staatsanwaltschaft diesmal in Berlin gesagt hat, so hier, so geht es aber nicht. Also hier erzählen sie jetzt hier gerade, dass diese Darstellung von irgendwelchen Hakenkreuzen zwar generell verboten ist, aber es natürlich auch Ausnahmen, alle möglichen Ausnahmen gibt, zum Beispiel hier für irgendwelche historischen Bücher und so. Und ja, und jetzt bei der Nachverhandlung haben sie jetzt irgendwelche Terror-Antiterror-Statute da irgendwie rangezogen, von denen ich auch nie was gehört hatte. Nee. Sie haben den ganzen Prozess, haben sie praktisch zur Sicherheitsstufe Terrorprozess erhoben, aus irgendeinem Grund. Also hier werden deutlich höhere Sicherheitsanforderungen gestellt. Ja, keine Kameras, keine Aufnahme, keine Presse, kein Publikum und so weiter und so fort. Also man hat das als einen Fall von Terrorismus im Endeffekt eingestuft, von den Sicherheitsvorkehrungen her. Ja, die Legitimierung des Staates, hallo? Ist doch... Ja, er lässt irgendwelche Regeln und die Beamten machen Scheiße draus. Hast du auch noch den Tweet von Lauterbach, den er noch zeigt? Welchen? Er zeigt ja dann später in dem Video, zeigt er noch einen Tweet von Karl Lauterbach. Ich weiß nicht, ob wir daran schon vorbei sind, wo Lauterbach sich halt über Kra und noch irgendwie. Ach so, ja, ja, da war hier. Er. Da. Recently genau. Sent up this also Lauterbach selber, der gleiche, der wahrscheinlich dahinter steckt, dass der Mann eine Anzeige bekommen hat, postet dann sowas. Das ist lustig, das kann jeder machen. Und danach kommt dieser Spiegeltitel mit dem Hakenkreuz und der Deutschlandfahne. Das ist lustig, das kann jeder machen. Aber wenn so ein Amerikaner hingeht. Spoiler alert, Lauterbach was in charge with the crime. And here's the cover of a new issue of Der Spiegel. Ja, genau, ja. Jo. Das ist üblich, war Spiegel. Mach ich es gerne. Und der hat halt im Endeffekt auch nichts weiter gemacht, als das Cover seines Buches zu twittern. Ja. Wobei es schon heftig ist mit dem New Normal Reich, aber ist ja nichts, wofür man jetzt vor Gericht landen sollte. Das muss eine Demokratie aushalten, dass es ja Leute gibt mit solchen Ansichten. Ganz einfach. Wir halten so ja auch die Wokies aus. Ja, apropos die Wokies. Hier haben wir die Polizeigewerkschaft, eine von den beiden. Und ich glaube, das ist die deutsche Polizeigewerkschaft, ne? Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall Hamburg. Und vor wenigen Tagen wollten Klimaextremisten in Anführungsstrichen der letzten Generation den Flugbetrieb des Hamburg Airport stören. Gegen sie wird nicht ermittelt. Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Anfangsverdacht einer Straftat. Da machen wir wohl eine Meldestelle, würde ich sagen, oder? Dazu Landesvorsitzender Thomas Jungfer. Es fehlen einem angesichts der Folgenlosigkeit einer solchen offensichtlich geplanten Aktion einfach die Worte. Ja, das ist wohl wahr. Aber hier haben wir das krasse Gegenteil jetzt hier. Wir können irgendwie bei irgendwelchen Aussagen oder so, da können wir das alles nochmal wieder rausfischen und nochmal wieder sagen, nee, so geht's aber nicht. Freisprüche hier, das können wir aber nicht dulden. Aber bei so einer Geschichte, wo die ja in der Vergangenheit schon bewiesen haben, dass sie dazu willens und in der Lage sind, solche Straftaten auszuführen, Da ist dann ja, kein Anfangsverdacht. Ne? Kann ja keiner denken, dass die irgendwie vorhaben, in so einen Flughafen reinzurennen, nur weil sie es schon zigmal gemacht haben an anderer Stelle. Wir sind in einem offenen Prüfvorgang. Da geht es um Hanf und irgendwelche kleinen Pflanzen, aus denen es wachsen kann. Und die wollten sie irgendwie verkaufen beim Sintflut-Festival. Und die Polizei ist gekommen und hat gesagt, nach uns die Sintflut. Und hat sie einfach abgeschnitten und beschlagnahmt. Die Pflanzen. Und jetzt mussten sie im Nachhinein zugeben, dass sie gar nicht wissen, ob das überhaupt illegal war, weil unser tolles Cannabis-Gesetz so wunderbar formuliert ist, dass keiner weiß, ob das jetzt geht oder nicht geht. Willkommen in Deutschland. Ja, wie alles, ne? Wie alles in Deutschland ist auch dieses Gesetz einfach traurig. Ja, Dinge, die gehen oder nicht gehen. Der Wolfgang Kubicki hat sich die sogenannten RKI-Files nochmal genau angeschaut, hat er ja auch schon angekündigt gehabt, nachdem da alle möglichen Presseoutlets schon geschrieben haben, ja, wo ist der Skandal, worum geht's denn da, ach, pff, egal, tralala. Ich habe dazu allerdings auch schon die ersten Buff Doge versus Cheems Memes gesehen, wo der Buff Doge halt Kubicki in der Presse ist und der James ist halt Kubicki bei Abstimmungen. Man glaubt diesem Mann halt irgendwie nicht mehr. Ich meine, es ist mutig, sich so zu äußern, aber ich glaube, viel mehr kommt da halt dann auch nicht. Ja, du weißt, wie das mit diesen Abstimmungen ist. Das ist halt immer Politik halt, ne? Also Sachen von der Opposition wird generell nicht zugestimmt. Und bei dem anderen Kram ist dann die Frage, ob man sich das leisten kann, dagegen zu stimmen. Und da wird er sich wahrscheinlich als Mensch, der mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann irgendwie im Präsidium der FDP sitzt, wahrscheinlich auch das eine oder andere Nein dann lieber verkneifen und sagen, okay, dann bleibe ich lieber neutral und enthalte mich oder so. Also da wird, glaube ich, teilweise ein bisschen mehr draus gemacht, als es wirklich ist. Aber ja, jedenfalls hat er sich das halt angeschaut und ist hier zu sehr bemerkenswerten Erkenntnissen gekommen. Zum Beispiel der Tatsache, dass also das RKI behauptet hat an einer Stelle in den RKI-Files, dass man jetzt mit mehr Testen schlechter wüsste, wie die Infektionslage ist. Das ist was sie da irgendwie behauptet haben. Während sie ihm halt andere Sachen geantwortet haben. Und dann ist noch ganz interessant dieses Ganze, was sie dem Bundesverfassungsgericht gesagt haben, weil sie ja nämlich die FDP-Fraktion hatte ja gegen die sogenannte Bundesnotbremse damals vom Verfassungsgericht geklagt. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, dann holen wir uns doch jetzt einen neutralen Experten, der uns sagt, was hier Sache ist, und hat sich für das RKI entschieden. Und das RKI ist ja eine Unterbehörde von der Bundesbehörde. Und die sagen zwar, sie sind nicht an Weisungen gebunden, aber was aus den RKI-Protokollen jetzt halt hervorgeht, ist ja, dass sie sich ja trotzdem Weisungen haben erteilen lassen im Endeffekt. Und es ja ständig immer darum ging, was jetzt irgendwelche Minister und irgendwelche Sachen da irgendwie sagen. Also insofern sind sie vielleicht auf dem Papier nicht weisungsgebunden, aber in der Realität spielt das halt immer eine Rolle, was da jetzt die Minister irgendwie wollen und was da jetzt irgendwie die Regierung irgendwie von sich gibt. Und das ist ja schon ein ziemlich starkes Ding und vor allen Dingen halt eben auch Sachen, die sie da gesagt haben, aus den RKI-Protokollen weiß man jetzt halt, dass sie nicht gestimmt haben. Also, dass sie selber wussten, dass alle möglichen hier Inzidenzwerte und so weiter und so fort, dass es gar nicht so dramatisch jetzt war zu dem Zeitpunkt, wie das eben irgendwie ging, sondern dass sie es, also ja, es ist ein ziemlich langer Text, deswegen lese ich da jetzt nichts draus vor, Und ja, aber es ist halt so, dass sie auf jeden Fall Aussagen getätigt haben, die, von denen sie selber wussten, dass das nicht passt. Und auch dieses Ding mit den Krankenhausbetten und dass sie das am Ende noch weiter rausverlängern wollten mit der Gefährdungslage, dass sie im Endeffekt gesagt haben, nee, wir stufen das jetzt nicht runter auf die Gefahr ist gebannt mit dieser Omikron-Variante, sondern wir gehen irgendwie von ganz schlimm auf nur noch angespannt oder irgendwie so runter, obwohl das eigentlich schon hätte, nach den eigenen Erkenntnissen, wäre das schon gegangen, halt die Pandemie dafür beendet zu erklären. Und das war zu der Zeit, als halt die Politik noch über die Impfpflicht debattiert hat. Und das ist aus meiner Sicht ja auch ein dickes Ding, weil die eigene Einschätzung vom RKI, nachdem man sich ja, auf die man sich immer berufen hat, zu dem Zeitpunkt, wo wir noch eine Impfpflicht debattiert haben und sich unsere Emilias hingestellt haben und aufs Podium geprügelt haben. Und hier gibt es übrigens auch die Erwähnung, dass diverse Politiker von Terror gesprochen hätten. Und das war ja auch Frau Agnes Strack-Zimmermann mit der Terrorisierung der Geimpften durch die Ungeimpften und lauter solche Dinge. Und das war halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr gegeben. Also es hätte diese ganze Impfpflichtdebatte zu der Zeit überhaupt gar nicht mehr gebraucht, aber weil man die halt unbedingt führen wollte, war dann halt die Lage immer noch angespannt, obwohl es eigentlich drops gelutscht war. Stimmt es, dass er auch nach dem Rücktritt von Lauterbach, Lauterbach fragt? Genau. Also er macht das halt in seiner Kubicki-mäßigen Art. Er sagt halt eben, ja, wenn diese Dinge halt gegeben sind, dann muss man sich ja wirklich fragen, dass dann der Minister hier nicht die Wahrheit gesagt hat und dann ist er ja für das Amt ungeeignet und so weiter und so fort. Also ja. Ach, die FDP. Ja, ich bin mal gespannt, wenn jetzt der Bundestag wieder losgeht. Im Moment ist ja Sommerpause. Was dann da passiert. Also, ich gehe eigentlich aktuell davon aus, dass die Ampel die Wahlen im Osten nicht überleben wird. Ja, Sachsen sieht ja echt höllisch aus, ne? Also wenn das so kommt, wie jetzt die letzten Umfragen, sitzen in Sachsen die AfD, die CDU und der BSW im Parlament. Wird das das BSW. Und das war's. Interessant. Nicht mal die SED hat es geschafft. Nach deren jetzigen Voraussagen. Ja, hier war eine Journalistin vom Spiegel und die hat hier im Podcast Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic, die kennen wir ja auch von der Republika. Ah, ich wach nachts manchmal noch auf und weiß gebadet, weil ich wieder von dem Vortrag geträumt habe. Und die Dame vom Spiegel hatte also in dem Podcast gesagt, wegen meines Berufs habe ich dieses unfassbare Privileg, Zugänge zu haben, Leute zu erleben, mit Politikern zu reden. Das ist so ein unglaubliches Gefühl von Selbstverwirklichung. Das ist für mich die pure Freiheit, eine Demokratie, die du fühlst. Okay, also mit Politikern reden ist ein unglaubliches Gefühl der Selbstverwirklichung, ja. Ich dachte, in der Politik läuft das auch so wie bei Apple mittlerweile, dass sie nur noch dann wieder eingeladen werden für irgendwelche Sachen und irgendwelche Informationen bekommen, wenn sie auch positiv berichtet haben. Ja, das wird bei ihr wahrscheinlich kein Problem sein. Glaube ich auch, ja. Fühlt sie sich dann wohl. Die pure Freiheit. Die pure Freiheit. Eine Demokratie, die du fühlst. Was will die mir verkaufen? Kondome? Gefühlt echt Demokratie. I can't believe it's not democracy. Quasi die Margarine der Demokratie. Ja. Nur echt mit Reichstagskuppel vorne drauf. Ihr fühlt's echt. Ja, und im Presseclub haben sie dieses Mal wieder einen sehr Linken eingeladen, nachdem eine Woche Pause war. Die fünf reichsten Deutschen besitzen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte in Deutschland, sagt ein Journalist vom WDR, der wohl fürs Monitor arbeitet. Wunder, Wunder. erfordert in der herausfordernden Zeiten, na, wer hat ja eigentlich geschaffen, die herausfordernden Zeiten, müssten Menschen mit so viel Eigentum auch anders zur Verantwortung gezogen werden, als sagt, well, der Fall ist so, Linke fordern Abschaffung von Eigentum. So ein Wunder. Und das war der, auf den ich gerade angespielt habe, der gute Herr Höfgen, Mitarbeiter eines linken Bundestagsabgeordneten. Die Superreichen lobbyieren mit aller Kraft und ökonomischen Mythen gegen höhere Steuern leider erfolgreich. Top-Steuerland Deutschland braucht natürlich noch mehr Steuer. Eine Vermögenssteuer müsste so hohe Freibeträge haben, dass sie nur Multimillionäre und Milliardäre träfe, sagt Maurice Höfgen nicht, aber den Handwerker oder das Einfamilienhaus der Mittelschicht. Ja, das ist doch irgendwie Quatsch, das war der beim Tichy war noch neulich einer, der hat über Holz geredet und so, der hat das dann erklärt, dass die Hapag-Lloyd zum Beispiel nur 0,6% Steuern bezahlt hat und ein Jahr später 1,6% oder so. Und dass dann der Eigner von Hapag-Lloyd, dieser Kühne oder wie er heißt, und Kühne und Nagel, dass er dann eben 5 Milliarden Euro bekommen hat, das hätte auch ein Steuersäckel gehen können, hat man aber nicht gemacht. Also man muss nicht irgendwie da irgendwelche Leute raussuchen und denen persönlich ans Zeug flicken. Man muss einfach mal mit den Firmenbesteuerungen vernünftig vorgehen, ne? Einfach mal vernünftig durchziehen. Und der Oskar erwähnt im Chat auch was Wichtiges. Deutschland nimmt mehr Steuern ein als je zuvor. Warum kann man da ja, nicht das ist ein Argument, das nicht so richtig gerne Geld ja, weil sie wissen, dass ihr Schneeballsystem nicht länger funktionieren wird. Es ist jedes Jahr immer alles teurer als je zuvor. Das ist einfach Inflation. Es ist immer teurer als je zuvor. Jedes Jahr alles Mögliche. Ja, deswegen ist das nicht so ein gutes Argument. Ja, und die ja, Folgen, dementsprechend folgen die Folgen die Steuererhöhung. Ja. Natürlich verdienen die mehr. Aber sie müssten halt auch einfach mal lernen mit dem Aus... Also so jeder fucking Gemüsehändler muss irgendwie das schaffen. Ey, gerade der Höfgen ist doch auch so einer, der mit seiner modernen monetären Theorie oder wie das heißt, also da ja einfach immer weiter zu drucken sozusagen. Und hier jetzt auch die Deutschen oder beziehungsweise der Staat müsste da in die Kredite reingehen. Ist ja der Meinung, ja, das sind die schweren Zeiten, die wir haben. Er hat die schweren Zeiten gebaut, der Maurice hat die mehr schweren Zeiten gebaut. Und dann kann keine Wirtschaftszeiten. Ja, er hat sich nicht um die Füße des Kunisch gekümmert. Er hätte sich um die Füße des Kunisch kümmern sollen, Maurice. Hm? Kannst du eine funktionierende Wirtschaft jedenfalls nicht mit Steuern zusammen kaufen? Das ist irgendwie Blödsinn. Das funktioniert nicht. Ne? Scheinbar hat sich der Presseclub dann nochmal dazu runtergelassen, auch darauf hinzuweisen, dass der gute Herr Höfgen hier für die Linken arbeitet. Habe ich mir zumindest sagen lassen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Aber sie haben nämlich auch bei dem den wir eben auch schon hatten, von der FDP Hamburg, ein sehr vernünftiger Mensch, der Willmann. Der hat dann nämlich einen Tweet von dem, haben sie auch vorgelesen, da ist der Typ vom WDR direkt reingerätscht und hat gesagt, ja, der hat ein FDP-Parteibuch. Das ist ganz wichtig, dass man Transparenz bei den Leuten, die auf Twitter irgendwelche Fragen stellen, herstellt. Ne? Aber ja, ansonsten... Okay. Das ist nicht so wichtig hier allerdings. Ja, auch bei den Verbrennermotoren jetzt nach vorne. BMW hat ein neues Patent angemeldet auf eine sogenannte Vorkammerverbrennung im Motor, beziehungsweise ja, eben vor der eigentlichen Brennkammer. Das hat irgendwelche Effizienzeffekte. Und aber war es nicht so, dass es irgendwie davon abweicht oder so? Ich hatte das so verstanden, dass die Vorkammerverbrennung das normale Ding ist und die haben jetzt irgendwas anderes. Achso. Ach nee, da habe ich das falsch verstanden wohl. Vorkammerzündung. War beim Dieselmotor eine Verbesserung? Nee, doch, das. Hä? Ja, es gibt es beim Diesel wohl schon. Ich kenne die Technik ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber es ist wohl so, dass irgendwie das Gemisch wohl schon teilweise zündet, obwohl es noch nicht ganz drin ist. Okay, oder so. Die haben eine. Zündung. Ja. Die haben eine stark modifizierte Form davon als Patent angemeldet. Okay. Ja, wollen wir sehen, wie tot der Verbrenner dann am Ende ist. Also, die Elektroautos leiden ja auch gerade ganz ordentlich. Die Hersteller. Ja. Hier geht es um ja, unsere Energieförderung. Und an verschiedenen Stellen musste ja Onkel Habeck ein bisschen Geld wegstreichen, weil ja alles kann man eben auch nicht finanzieren. Was dann weggefallen ist, war, glaube ich, die E-Auto-Förderung, ne? Und was hier jetzt nochmal wegfällt, ist der Energieberater. Also man kann sich wohl irgendwie für sein Eigenheim oder ein Haus einen Energieberater kommen lassen und der Onkel Robert zahlt einem die Hälfte dazu ungefähr. Wie waren das 1.000 Euro oder so? Das waren 80%, ja. 80%, ja. Okay. Jetzt haben wir es reduziert auf die Hälfte, glaube ich. Auf die Hälfte, ne? Aber nicht auf 40. Und die ganzen Energieberater, die werden natürlich jetzt nicht mehr so ganz so gerne gebucht. Oh. Ich glaube, dass die da vor einem Scherbenhaufen stehen. Das habe ich auch gehört. Ja, naja, also in dem Artikel steht ja, wie auch in der Unterüberschrift, plötzliche Änderungen. Die haben das quasi über Nacht entschieden und den Leuten mitgeteilt. Und das ist natürlich auch so gemacht, in dem Zusammenhang steht das mit dem Scherbenhaufen. Ja. Also die Leute hatten ja auch keine Zeit, um sich da irgendwie drauf vorzubereiten. Die haben einfach gesagt, so, ihr kriegt jetzt einfach statt 80%, wir geben es jetzt nur noch so und so viel irgendwie dazu. Sind nicht viele Anträge nur eingegangen, ja. Ja, so wird es aber an einem wunderbaren Tag halt auch sein. Da endet dann einfach die Förderung durch Demokratie leben und dann wirst du einen Aufschrei hören gegen das psychische Echo bei allen. Richtig oder falsch ist ja gar nicht die Frage, so, ne? Sondern Kindergarten war. Diese Art und Weise, so von heute auf morgen, irgendwie diese ganzen, also jede Planungssicherheit fehlt einem ja dann, ne, bei sowas. Ja, aber das Ding ist doch auch. Auch den Energie, den großen Energiefirmen, die können ja auch nichts planen, sozusagen, weil sie nicht wissen, wann sie wie viel davon verdienen oder verkaufen können. Ich bin der Meinung, Energieberatungen dürften nur stattfinden, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Das ist sowieso eine Voraussetzung. Nee, aber wir haben diesen Scheiß doch mit den Förderungen erst geschaffen. Vorher gab es Energieberater, die irgendwie ein vernünftiges Geschäftsmodell hatten und damit irgendwie davon leben konnten. Dann kam die Förderung, dann gab es auf einmal ganz viele Energieberater und die stehen jetzt vor dem Aus. Ja, sorry. Es gibt kein Recht auf staatliche Subventionierung deines Berufsstandes. Ja, vor allem, wer eine Energieberatung wirklich braucht, der kauft die dann auch für 800 statt 400 oder so, wenn es wirklich wichtig ist. Sollte ja wohl noch drin sein. Also mein Kumpel hat ein Haus umgebaut und hat gemeint, der hat da einiges an Geld rausgehauen für den Energieberater. Also die nehmen auch schon Geld. So ist es nicht. Ja, je nach Umfang natürlich. Klar. Oh je, jetzt kommen wir wieder ein Disclaimer. Scheiße. Hier bei der Welt schreibt der Bojanowski, Chef, Wissenschaftler da, Chef, Journalist von Wissenschaftsabteilung. Vom Erdüberlassungstag, wie heißt das nochmal? Earth Overshot Day. Ja, schreibt er auch Overshot in seinem Buch drüber. Ja. Das hatte ich ja letzte Woche schon kurz angerissen. Und da hatten wir uns auch einen Ausschnitt aus dem Video mit dem Christian Rieck angeschaut. Und das Buch habe ich immer noch nicht ganz durchgelesen, aber hatte ich ja letzte Woche schon empfohlen. Es heißt, was sie schon immer über das Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Das ist ein Wortspiel auf den alten Woody Allen-Film, was sie schon über Sex wissen wollten, aber sich nicht zu fragen wagten. Der Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft ist der Untertitel. Ja, nicht da erklärt er, glaube ich, auch nochmal, warum das so Unsinn ist, beziehungsweise warum dieser Erdüberlassungstag mehr so eine fiktive Größe ist. Es gibt ja auch. Ist ja gerne schon, machen die das schon mal, dass sie eben irgendwelche Kosten in Zukunft rechnen, ob die dann wirklich anfallen oder nicht, das ist ja so eine Frage. Ne? Also, da kann man dann Fantasie walten lassen, so nach dem Motto, jetzt wäre es teurer, wenn wir jetzt die Energiewende nicht angehen, als wenn wir jetzt die ganze Sache umbauen. Und das ist ja eben fraglich, ob das wirklich so ist. Ne? Da hat er in seinem Buch auch ziemlich intensiv drauf Stellung genommen. Ne? Weil ich ja, das ist eben ob Berechnungen gibt, was jetzt besser wäre, ob man mal ein bisschen mehr laufen lässt oder wie viel Grad man riskieren sollte und wo man noch was machen kann und so weiter. Ja. Und Erdüberlassungstag ist irgendwie so eine Horrormeldung. In Wirklichkeit gibt es da nicht wirklich was. Ne? Ja, fand ich auch gut die Woche. Hat was ist das Öko-Institut oder was vermeldet, dass die Suche nach dem Endlager in Deutschland für den Atommüll, ja, das wird noch dauern. Also. Sie hatten zwar sich vorgenommen, bis 2031 was zu finden, aber man weiß ja nie, ne, diese Fässer und das Material und was, also ich bin ja der Meinung, eigentlich gibt es ein Endlager, kann es irgendwie nicht so richtig geben, ne? Kannst du nicht beurteilen, ob das ein Endlager sein kann, wenn es eine Dauer von 30.000 Jahren aushalten muss oder länger, keine Ahnung. Da kann man einfach ein Endlager nicht wirklich finden, deswegen ist das auch Latte, ob sie das jetzt in 5 Jahren finden müssen oder in 50 oder glauben, es zu finden oder so. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, dass man das in 50 findet. Ja, ich habe das auch nicht so richtig verstanden, wie das mit diesem Endlager ist. Angeblich gibt es in anderen Ländern ja Endlager, nur bei uns gibt es irgendwie keins. Also in meinen Augen ist das so eine Propagandameldung, das ist immer wieder ein bisschen Atom. Zeug schlecht reden würden wollen. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen, ja, Atommüll brauchen wir nicht lagern, den können wir ja vielleicht mal versuchen aufzubrauchen oder sonst irgendwas. Ne? Aber solche Töne spielen da keine Rolle, deswegen scheint mir das von daher so ein bisschen motiviert zu sein. Ja, und hier wird dann nochmal beschrieben, auch unter anderem, wieso das keine Rolle spielt, weil nämlich eben nicht klar ist, was mit den Fässern in 10.000 Jahren ist, ne? Was, wie die Sachen, wie sich die Welt dann entwickelt und so weiter. Wer weiß, vielleicht ist ja ganz viel Eis abgeschmolzen, dann werden die plötzlich weggeschwemmt von dem vielen Wasser, das dann da ist. Also was weiß ich denn auch? Ne? Ja, das haben sie dann hier an dem Beispiel Zwischenlager Isar nochmal erklärt. Ja, und Provisorium sind Dauerzustand. Das ist eben... Ich prophezeie, dass am 17. Oktober 2076 sowohl das Bernsteinzimmer gefunden wird, als auch die Pünktlichkeitsinitiative der Deutschen Bahn Erfolg hat, als auch ein Atommüllendlager gefunden ist. Gut. Welche Partei muss ich jetzt wählen? Am besten gar keine. Das hat keinen Sinn. Parteien ändern nichts, sonst werden sie verboten. Von wem war das? Ah, nee, es waren Wahlen. Ne? Genau. Ja, genau. Ja, kuriose Meldung, chinesische Forscher. Weiß ich nicht genau, wie vertrauenswürdig diese sind. Vielleicht warten wir nochmal irgendwann auf eine zweite Meldung, aber die haben wir jedenfalls herausgefunden, dass die Blätter, die an den Bäumen hängen, an den Straßenlaternen irgendwie Gifte entwickeln. Also die das zusätzliche Licht, das sie so abkriegen, das bewirkt dann eben weitere Vorgänge innerhalb der Pflanzen und die machen dann erstmal die Blätter ungenießbar. Und da haben natürlich dann Insekten keine Chance sozusagen mehr, daran zu kommen. Offenbar nutzen Bäume das Licht, um ihre Blätter ungenießbar zu machen. Das trägt zum Insektensterben bei. Ja, nicht witzig die Meldung. Ich weiß nicht genau, das ist, kann man wahrscheinlich auch nicht verhindern, dann, wenn man Stadtbäume hat. In der Stadt ist ja eh nicht so schlimm mit den Insekten, glaube ich. Also, ja. Insektensterben. Betrachte ich da jetzt als kleinere Problem, sondern eher auch interessant, dass die Pflanzen sich tatsächlich durch sowas verändern. Ne? So, hier steht aber doch, dass die Blätter härter werden, nicht, dass die giftig werden. Okay, habe ich das falsch gelesen? Falsche Erinnerung gehabt. Ich habe das eigentlich auch gelesen, dass das kann sein. Ich lese hier unten nur gerade, beide Baumarten, blabla, hatten deutlich härtere Blätter, wenn sie nächtlichem Straßenlicht ausgesetzt waren. Und die sind weniger gefressen worden. Man muss ja vermuten, dass die Pflanzen das auch eventuell individuell regeln. Die einen werden härter, die anderen werden giftiger oder so. Ja, natürlich. Ne? Je nach Sorte auch wahrscheinlich. Ja. Wenn eine Pflanze eh schon latent giftig ist und mehr Licht bekommt, entwickelt sie wahrscheinlich auch mehr Gift. Ja, was lernen wir daraus? Einfach die Straßenbeleuchtung nachts ausschalten. Geht in den Wald, da gibt es keine Straßenbeleuchtung. Überflüssig. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßenbeleuchtung. Ja. Habt ihr mitgekriegt, dass jetzt unsere Energieversorgung gefährdet ist wegen 16 chinesischer Windräder, die in der Nordsee sollen? Hilfe. Muss ich auch ein bisschen lachen, so. Weil schon wieder. Ja, die fahren dann das Blatt so rum und köpfen dann die ganzen anderen Windräder ringsherum. Wahrscheinlich. Und dann ist Flaute. Köpfen ist jetzt von den Chinesen nicht so bekannt, muss man sagen. Das ist eher von anderen Gegenden bekannt, ne? Ohne Köpf wird. Glaube ich. Ja, ich finde es schon, da jetzt auf Sicherheit zu pochen oder so. Und in Wirklichkeit stehen doch irgendwie auch die ganzen anderen Windräder da ungeschützt im Wasser rum. Ja, man könnte man ja auch unsere Energieversorgung mal mit torpedieren oder so. Das wäre vielleicht ein interessanterer Sicherheitsaspekt gewesen. Den haben sie aber irgendwie außer Acht gelassen. Neben Kriegsschauplatz mal wieder aufgemacht. Mit den 16 Dingern aus Chinesien. Ne? Ich habe mir heute eine schöne Doku angeguckt, nämlich das Making-of von Blues Brothers. Ist mir auf YouTube vor die Füße geputzt. Ich habe sehr gelacht. Also ein wirklich unterhaltsames Making-of. Und man erfährt einige Geschichten, die man so nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe mir gestern ein Gespräch angeguckt von der Anja Reschke mit dieser Kommunikationsforscherin oder so, die den ganzen Framing-Kram gemacht hat für die. Oh Gott, das Elisabeth Wehling. Ja, ist genau. Das ist das Berkeley Framing Institute, oder? Ne? Ja, kann sein, ja, genau. 5 Jahre alt, ne? Das ist das richtig schlecht gealtert. So, der hat sich auch nie wieder erholt davon, oder? Die Wedeln, ja, die ist nie wieder aufgetreten. Nachdem die ARD damit so auf die Fresse gefallen ist, war die echt weg vom Fenster. Also die waren sich so einig und so weiter, wenn du dir das heute anhörst, diese ganzen Methoden und so, wie man das dann in den Griff kriegt, dass man irgendwie ohne Hass sprechen soll und so weiter, haben die alles selbst nicht hingekriegt. Und dann haben wir selber auch die Leute entmenschlicht und so weiter, mit ihren Rattenvorwürfen oder sowas, was sie da hatten, oder die Bosetti, die so ein Zeug geredet hat. Ne? Also, Blinddarm, ja. Genau, diese ganze Agro-Schiene haben sie mitgefahren, brauchen sich nicht wundern, dass da die Gesellschaft gespalten ist. Sie haben ja schön ihr Anteil. Ja, daran, wenn die das machen, so, dann bedeutet das ja, dass es nicht menschenfeindlich ist. Ja, whatever, also die Sprüche einfach nur einzudämmen oder darauf zu achten, dass jetzt keiner so redet, dass wir eine Krise hätten, eine Flüchtlingskrise oder so, sondern eine Flüchtlingschance natürlich. Eine Chance. Dieses ungefähr, ne? Also dass wir auf solche Sachen zu achten, das hat es offensichtlich nicht gebracht. Und die Befürchtungen, dass vielleicht doch irgendwie ein bisschen was mit Kriminalität sein könnte oder so, oder mit den Frauen, dem Dschihad, dem Kalifat oder so, sind auch nicht ganz unbegründet geblieben, so im Nachhinein, wenn man so guckt heute, ne, 5 Jahre später. Also uns da, was sie eben da wegreden wollten. So, das musst du dir echt mal angucken. Das ist irgendwie eigentlich hochgradig peinlich. Ja, und die verzapfen da in ihrem guten Glauben. Na gut, Frau Reschke gibt es ja immer noch beim Öffentlich-Rechtlichen. Ja, die ist aber auch nicht besser geworden. Ne? Die holt ja auch immer nur so komische oberflächliche Standardargumente raus, die eben, keine Ahnung, in der Regel seit Jahren schon hin und her geschoben werden. Mein Lieblingsding ist ja, wie sie bei Panorama da zum 60-jährigen Geburtstag oder was das war, irgendwie so das kleine verschüchterte Mädchen gespielt hat, was bei Panorama in den 60er Jahren da irgendwie ankommt und irgendwie moderieren will, während wer da wirklich da war, bei Panorama in den 60er Jahren war hier die verdammte Ulrike Meinhof, die hat da Programm gemacht. Und nicht irgendwelche verschüchternden Mädchen. Ja. Naja. Aber von denen war ja dieses berühmte Prügel-Perser-Beitrag damit, mit diesem Spruch, der Staat ist irgendwie zum Polizeistaat mutiert oder irgendwie so. Aus der Feder von Ulrike Meinhof beim Öffentlich-Rechtlichen. Also das ist mein Lieblings-Reschke-Moment bisher. Kann man gar nicht weiter sich entfernen von der Realität. Aber den Leuten ein schönes Narrativ verkaufen. Ja, wie gesagt, ist alles schlecht gealtert und eigentlich müsste man heute dann noch die entsprechenden gegenteiligen Schlüsse draus ziehen. Sie werden einen Teufel tun, ne? Ein Teufel. Wieder mit dem Kulturmarxismus. Der Hund im Chat fragt, ob es donnerstags einen Stream gibt. Also, ich hätte nichts dagegen, sage ich jetzt mal. Schauen wir mal. Weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Lasst euch überraschen. Da lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin auf YouTube. Das ist sehr gut. Ja. Da bringe ich mal einen Artikel mit, glaube ich, den ich da gelesen habe. Bald kommt einer. Nee, ich habe einen gelesen. Der reaktualisiert sich praktisch alle 4 Jahre durch die Präsidentschaftswahl in Amerika. Den kann ich dir dann nochmal zeigen. Kann man ein bisschen besprechen oder so. Mal gucken, wenn wir Zeit haben. Sowas. Gegebenenfalls. Kulturmarxismus. Weird. Weird, weird, weird.